Hey da Wanderer, willkommen zur 46. Ausgabe des Greif und Klaue Podcast. Der einzige Podcast, auf den auch Grind stolz wäre. Heute mit... Exzellent, Christophorus. Und Greif und Klaue, der immer noch Bier öffnen kann. Wie kann's weiter? Wie kann's weiter? Jawohl, wir haben heute ein Kessel Buntes vor uns sozusagen. Einfach mal ein paar der News und Themen der letzten Zeit geschnappt, die nicht zu einer vollständigen Folge reichen würden oder beziehungsweise die sonst Beithemen gewesen wären. Stellen euch ein paar Comics vor, berichten vom Conventus Leonis, dem Gratis-Rollenspieltag dort und diversen News. Ja. So der Plan. Ja, fangen wir direkt beim Conventus Leonis an. Ich proste dir schon mal zu. Oh, das kenne ich gar nicht. Ja, Köstritzer Kellerbier. Frisch gekauft. Und mal sehen, haben sie Zucker reingehauen? Nein. Zucker? Ja, die hauen da neuerdings Zucker rein, gerade im Schwarzbier. Und beim Kellerbier werden sie wohl keins reingehauen haben. Gut. Abseits vom deutschen Braugebot. Fangen wir mit dem Conventus Leonis an. Das ist der Großkon in Braunschweig und der ist dieses Jahr auf den Termin des Gratis-Rollenspieltages gefallen. Ja, ich war am Samstag da und habe die Stellung gehalten, wie eigentlich kaum einer sonst. Nicht nur, dass du nicht da warst. Das hätte jetzt auch, war jetzt nicht so der, die Riesenüberraschung, bist ja nicht so der Con-Gänger. Aber waren auch unheimlich viele aus meinen Braunschweiger Runden nicht da. Also, ich habe es gehört. Mach, ja. Ja, also ich dachte mir, ja, Samstag gebe ich mir auf jeden Fall. Unser Bosswalker-Ding, Pathfinder Society Spieler wird auch kommen, der Benjamin, ist aber krank geworden. Ja, und so habe ich mich als erstes für eine Runde Dragon Age eingeschrieben. Ja, und mich dann das ein bisschen umgeschaut. Ja, erstmal zum Gratis-Rollenspieltag. Genau, das, der Conventus Leonis findet ja im Jugendzentrum Mühle statt. Ein ziemlich großes Gebäude, wo der quasi schon seit 20 Jahren ist. Das ist übrigens noch das Interessante. Eigentlich wäre es der 20. Conventus Leonis gewesen. Das haben sie aber irgendwie verpeilt und nennen jetzt den nächsten, feiern beim nächsten jetzt den 20. Aber eigentlich ist das der 21. Also, obskur oder anders gesagt, sie haben wahrscheinlich, als sie beim Rechnen nicht bedacht, dass der im ersten Jahr, im Jahr 0, ja quasi der erste ist. Richtig, ich glaube, das war auch das Problem, ja. Ja, wahrscheinlich. Ja. Ich habe ja neulich schon geschrieben, ich würde auch Mathe-Nachhilfe für Rollenspiele anbieten. Einfach Addition. Ja, bitte doch anstelle einer Spielrunde einfach Nachhilfe an. Ja. Da kommt das auch. Wird auch besser bezahlt, denke ich. Ja. Das Beherrschen des Zahlenraums bis 20 ist ja für viele Rollenspieler eine nützliche Sache. Ja, ja, jedenfalls der Gratis-Rollenspieltag, damit der kostenlos zu betreten ist, war diesmal nebenan im CVJM-Heim oder ein Hotel ist das, glaube ich, und das war dann die wo normalerweise gefrühstückt wird. Ja. Und da hatten sie dann ein paar Tische aufgebaut, fast hätte ich den falschen Eingang genommen, aber eigentlich war es relativ leicht zu finden. Und da war auch ein bisschen was los. Die wichtigsten Sachen waren eigentlich schon weg. Beim Gratis-Rollenspieltag eben ein bisschen problematisch, weil der Termin relativ spät zugesagt wurde, dass es dann und dann stattfindet, haben die viele Verlage erst wohl dann auch was gemacht und dann war aber keine Zeit mehr da. Also was sehr schön war, für Pathfinder gab es das dritte Goblin-Abenteuer auf Deutsch. Was Paizo erst zum Free RPG Day bringt, also erst in 3 Monaten ungefähr. Oder in 2 Monaten, ja. Ja, also, ist auch egal. Das Deutsche ist also sogar schon vorher erschienen. Und bestimmt sehr lustig. Ich werde jetzt aber demnächst das erste spielen, also ich habe es mir nicht durchgelesen. Das war aber zum Beispiel relativ frühzeitig weg. Und so Sachen wie Dungeon Slayers lagen bei. Und zwar einfach, weil der Uhrwerk Verlag nichts anderes mehr machen konnte. Und ich nehme an, haben sie als Reste noch auf Lager gehabt oder so. Nicht das Schlechteste. Anscheinend nicht in die Boxen. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall lag das dabei. Oder auch von Volsung, das Schnellstartpaket. was ja auch 8 Euro kostet und sich für die 8 Euro eigentlich schon sehr günstig ist, wirklich lohnt, hatte ich mir auf dem Spiele, auf der Spiel gekauft. Ja, wir vom Rollenspiel-Ding haben ja unser GAT verschoben, der findet jetzt dieses Wochenende statt. Ja. Und werden diese Dinge, die ich gerade genannt habe, verlosen unter allen Spielleitern, die in diesem Jahr gespielleitet haben. Das ist, denke ich, das Fairste. Ja, gut, und sonst waren da viele Kleinigkeiten dabei, wie das Zettel-RPG oder von Pegasus wieder Cthulhu und Shadowrun Schnellstarter oder Charaktermappen noch, die Magazine, Games Orbit. Ja. Sehr schön war natürlich von Nipajin, gab es die One-Shots, das hat hingehauen mit 6 One, oder waren es 4 oder 6, waren da drin. Genau, sowas. Ja, oder irgendwelche Munchkin-Karten waren noch abzugreifen. Also für Einsteiger nicht wirklich was, aber gut, der Gratis-Rollenspieltag ist ja auch eigentlich nicht entstanden für Einsteiger, sondern nach Vorbild des amerikanischen Free RPG Day eher für Ladenbesitzer, um Leute in die Läden zu locken. Genau. Ja, also okay, es war halt etwas abseitig organisiert, aber jetzt nicht schlecht. Also war schon gut, es gab zusätzliche Räume, man saß nicht zwischen den Nerd-Runden sozusagen, hat man ja auch manchmal Angst vor, dass man sozusagen den ein oder das sehe ich immer auch bei uns beim Gratis-Rollenspieltag, gibt es 3 Leute, die was anbieten, der eine bietet Vampire an, der andere Kettensägen-Massaker und der dritte so, gut, wo bringe ich jetzt die 8-jährigen Neulinge, die denn zum Beispiel beim Einsteiger-Ding kommen, ja. Wo bringe ich die jetzt unter? Ich hatte das beim letzten Einsteiger-Ding, da habe ich den Star Wars geleitet für 3 8-Jährige. Ach, die Mädchen. Mädchen, ja. Genau, war nur so ein 15-Minuten-Shot. So ein Anteasen einer Szene, aber jedenfalls hinter uns, die haben Rippers gespielt und irgendwas blutig zerlegt. Ich bin auch im Erzählfluss im Stocken gekommen, weil ich nur so Stichwörter gehört habe, ich mir dachte, ja, jetzt 8-jährige Mädchen müssen jetzt das nicht hören. Aber gut, die waren zum Glück in Star Wars voll drin. Aber ich habe nur gedacht, wenn sie das den Eltern berichten, dann ist das eher unglaublich. Also ich verstehe nicht. Weg vorprogrammiert, sie werden keine Rollenspiele. Ja. Also da verstehe ich manchmal auch die Leute nicht. Die wissen, dass gratis Rollenspieltag ist und dann biete ich doch mal was Einsteigerfreundliches an, wirklich nach Möglichkeit möglichst viele auch dran teilnehmen können. Ja, ich glaube, dass bei vielen aber auch die Erwartung ist, dass die wissen, es kommen ohnehin Gleichgesinnte. Ja, aber also, gerade beim Einsteigerding ist ja jetzt im Unterschied zum gratis Rollenspieltag. Das ist ein gratis Ding, wie wir es nennen, ist ein Einsteigerding ja quasi in einer öffentlichen Location, wo nur ältere, also wo nur besonders alte und besonders junge Leute hinkommen, wo man eigentlich weiß, wenn da wer mitmacht, dann sind das Leute, die maximal 12 Jahre alt sind. Ja, naja, gut, das so über Beobachtung, weil es ja auch bei diesem Gratis-Rollenspiel, ich schreibe ja auch, bietet was an, am besten irgendwas, was es gratis auf dem Gratis-Rollenspieltag gibt. Naja, so kam die erstmal der Forschung, ich habe mir was gedacht. Hat das jetzt irgendwer gelesen oder wurde das einfach nur ignoriert? Naja gut, also soweit dazu. Ich bin gespannt, wie das Gratis-Ding läuft. Also ich habe auf dem Conventus Leonis 200 bis 250 Flyer verteilt. Und außerdem hatte ich unser Winter-OPC-Siegeramter mit für Old Slayerhand. Ja, oh, cool. Also von Waylander. Unser ist gut. Genau, ich sage insofern unser, ich habe mich ja für das Lektorat von Old Slayerhand gemeldet, das mittlerweile auch fertig bekommen und insofern bin ich natürlich hoch erfreut, dass Old Slayerhand ein wenig Aufmerksamkeit erfährt. Genau, deswegen bin ich auch immer froh, dass ich nicht Jury bin beim Winter-OPC. Oder was heißt froh, ich würde mich dafür nicht melden, sagen wir es so. Ja. Kennt man doch zu viele Leute. So, okay, jetzt Conventus Leonis, genau. Also das Thema war Western. Dieses Jahr gab es 2 Sachen, die mich erstaunt haben. Es wurde extrem defensiv beworben. Man hat zwar mich zum Beispiel im Vorfeld mal angeschrieben, das fand ich ja super. Eine tolle Idee. ob ich nicht Gratiskarten haben möchte, bla bla bla. Nein, möchte ich nicht. Ich möchte da mein Geld bezahlen, eigentlich. Aber als ich denn da war, war gerade Sven an der Kasse gesagt, du hast sogar geblockt. Du durftest nicht. Wurde gleich abgestempelt, ich durfte nicht. Ja. Also ich hätte durchaus was bezahlt, aber ja, jedenfalls im Vorfeld wollte ich keine Karten gratis annehmen. Gut, neige ich mich mir hinterher auch wenigstens die Mühe gemacht, einen Bericht zu tippen. Aber Kritik muss trotzdem sein. Also es wurde sehr defensiv beworben. Gut, dass in unserem Forum ich den Thread mache, ist klar. Aber im Tunnelhorn, hallo, da war die letzten Jahre immer irgendwer, der den Thread gemacht hat. Und ja, diesmal dachte ich so, ist ja immer noch keiner da, jetzt mache ich den mal, wo ich den gerade bei mir gemacht hatte. Aber auch so beim Slayer-Forum, ja, da hängt ja auch einer vom Brot und Spiele rum. Hätte ich mal ruhig einen Thread geschrieben, vielleicht kommen ja doch zwei Leute mehr. Ja. Oder beziehungsweise einer aus dem Dungeon Slayers-Forum hat auch gesagt, ja geil, Bock, komm ich. Ja gut, der konnte dann zufällig nicht, kommt jetzt aber zum Ding. Ist auch nett. Der hat nämlich Gordon kennengelernt auf dem Uhrwerk-Con. Ja, Gordon auf dem Uhrwerk-Con. Das, ja, dazu muss er denn mal wieder podcasten. Aber Gordon und Uhrwerk-Con haben wir auch noch eine Neben-News. Ja, jedenfalls, das ist also die erste Kritik. Und die zweite ist, das Thema war Western. Ja, das war auch gut dekoriert. Das Essen war sehr passig erstellt. Gab also Chili. Die waren allerdings, als ich welches essen wollte, schon alle. Aber das ist, ich habe auch relativ spät was gegessen, von daher nicht schlimm. Ich habe dann Tacos gegessen, 3 Euro für 3 Stück. Das war günstig, hat sehr gut geschmeckt, war auch sattdingend. Ja, und überall halt Westernhüte und Kakteen und so und Strohballen. Also passend geschmückt. Aber warum schreiben sie das nicht auf die Website? Das stand, als ich habe mir die Website dann halt irgendwann genau angeguckt. Da stand dann so in einer kleinen Nebeninformation, dass das Thema Western ist. Sonst hätten sich bestimmt viel mehr Leute darauf eingelassen. Ja. Schade. Es fand auch fast kein Western-Rollenspiel statt. Also hatte ich zumindest zum Glück 200 Western-Abenteuer dabei, die ich denn. Nee, ich denke, allen ist ja klar, dass das Thema nur ein Zusatzinhalt ist. Ne? Und wenn du dann Deadlands spielst oder Old Slayerhand oder von mir aus auch von Nackter Stahl gibt es ja noch Doomstone, Klammer auf, jemand hat dem Tunnelhorn die Signatur. Doomstone ist die Einheit, in dem schlechte Rollenspiele gemessen werden, Klammer zu, Zitat Ende. Ja, oder gibt es von 13 Mann, die haben auch noch so ein Western-One-Shot oder so ein Western-Ding, ganz kleines als PDF. Und ja, auch der Manticore-Verlag hat ja Der Banküberfall, auch so ein Mini-Mikro-Modul nennen sie das, genau, auf A6 oder sogar A7-Format. Ja, hätte man alles machen können. Naja, auf jeden Fall der Uhrwerk-Verlag war als Supporter da, oder als Verlag da mit Verlagsstand. Noch kurz mit Patrick gesprochen und ihm Old Slayhead-Abenteuer in die Hand gedrückt. Schließlich ist es ja der Dungeon Slayers-Verlag. Hatte übrigens den einseitigen das Abenteuer noch ein bisschen aufgepimpt. Auf der anderen Seite vom 10-Dinge-Karneval halt 10 Hintergründe für Indianer und für weiße Siedler dran getackert und noch so ein paar Worte, was dann einen bei Old Slayhead eigentlich erwartet, wenn es dann draußen ist. Mhm. Das fand ich ganz nett. Ja, genau. So, dann habe ich mir als erste Runde, wie gesagt, Dragon Age gespielt. Es hat sich seitdem nicht viel verändert. Ich habe das schon mal irgendwann vor 2 Jahren Probe gespielt. Es war auch dummerweise dasselbe Abenteuer, was ich aber nicht erkennen konnte. Das, was wir auf dem Ding mal gespielt hatten mit Agami? Ja, ganz genau. Okay. Es, wenn ich das jetzt in Pro und Contra unterteilen soll, also Pro war auf jeden Fall, dass wir es zügig durchgeschafft haben. Contra war, er hat aber auch so ein paar wichtige Sachen so dann ausgelassen. Aber vielleicht nochmal zum System selber. Man spielt ja mit 3W6 und einer davon ist der Dragon Dice. Der ist halt farblich anders. Und sobald ich ein 2 Würfel dieselbe Augenzahl zeigen, bekomme ich sogenannte Stunt-Punkte. Mit denen kann ich was machen. Also angenommen, ich habe jetzt gewürfelt 2, 2, 6. Mit 10 meine, und was da drauf kommt, meine Probe geschafft. Das ist natürlich auch noch Voraussetzung. Dann muss ich gucken, was ist auf den Dragon Dice drauf. In dem Fall könnte das eine 2, könnte auch die 6 sein. Das muss ja nicht der Passwürfel sein. Das passiert ungefähr bei den erfolgreichen Würfen jedes dritte Mal. Und dann kann man damit was machen. Damit kann man dann jemanden zurückschubsen, kann man selbst noch ein Stück weitergehen, kann man mehr Schaden machen. Und all das kostet halt aber verschieden viele von den Stun-Punkten. Und da kann man sich halt immer was zurechtkaufen. Das ist sozusagen deren Crit, aber auch deren Manövermechanik. Das ist eigentlich sehr cool gemacht. Von der Idee her. Das gefällt mir sehr gut weiterhin. Ja. Genau, das Abenteuer hatte dann auch so moralische Entscheidungen. Genau, ja, bei unserem Abenteuer kam das ja nicht so zum Tragen, ne? Letztes Mal. Ja, ich bin irgendwann in die Schlucht gefallen und habe dann was anderes gespielt, weil ich nicht mehr rausgekommen bin. Richtig. Ach ja, genau, das war ja die Geschichte. Ich meine aber, zumindest bei einer Mitspielerin kam das doch ziemlich zum Tragen. Die hat sich ja dann noch aktiv entschieden, glaube ich, beide Parteien reinzulegen oder so. Aber nach dem Dritte. Sozusagen. Jedenfalls, da hat er es dann im zweiten Teil quasi nur am Tisch fallen lassen, sodass dieser Aspekt gar nicht zum Tragen kam, der aber eigentlich für Dragon Age, für die Welt schon sehr prägend sein soll. Mhm. Ja, war übrigens ein alter Bekannter vom Greifenklau-Rollenspieltreff. Ist auch seit 5 Jahren nicht mehr gesehen, aber so trifft man sich immer wieder. Ja, ansonsten, was halt wirklich negativ aufgefallen ist, als ich zum Spieltisch gekommen bin, saß da schon ein Mitspieler und der hat so gefragt, ja, bla, wie stehst du zu Karten und Figuren? Und ich dachte schon, bitte kein DSA-Spieler, der jetzt sowas total ablehnt. Ich dachte, er wäre der Spieler, er dachte, ich bin der Spieler. Und ich dachte so, ja, ich setze das eigentlich ganz gerne ein, bla, bla, bla. Und er so, oh ja, ich auch, bla. Naja, also auf jeden Fall, ich sag mal, alle am Tisch haben sich Karten und mehr Orientierung gewünscht und der Spieler nicht. Die nicht eingesetzt. Und da waren da teilweise sehr unübersichtliche Szenen oder wo halt auch eine Positionierung eine Rolle spielt. Kannst du dich erinnern, gibt ja diese Schlucht, wo man dann halt reingeworfen werden kann und sich selbst reinwirft. Kann man auch machen, ja. Kann man auch machen, aber ich verrate, man kommt nicht so schnell raus. Also kann den Gegner reinwerfen, natürlich. Oder halt auch im Endkampf, da muss man halt selber wo drüber, während andere wo hoch müssen. Jedenfalls alles sehr kompliziert in der Szene und statt da kurz eine Karte zu machen, musst du mehr zuhören. War aber halt selber sehr knapp mit Informationen da. Konnte ich denn dein Bedürfnis, dass ich immer eine Karte haben will, doch verstehen? Und auch die Mitspieler hatten dieses Bedürfnis. Vor allen Dingen hat er dann beim Kampf an der Schlucht, der Mitspieler, der mich vorher gefragt hat, das schon so schön aufgebaut und hat das dann immer so mit. Ja, das war nicht, ja, also das war eine verpasste Chance. Da hat man gemerkt, die Leute haben alle gerne mit Miniaturen gespielt. Ja. Achso, und ich hatte da noch eine Begegnung, nämlich ein anderer Mitspieler kannte mich noch vom Conventus Leonis 5. Wo wir hin wollten, wo du einen Autounfall hattest, ich dann alleine hin durfte. Ach nee, das war ja schon ewig, ja. Und einen Vortrag gehalten habe über erfolgreiches Schreiben oder Artikel verfassen, genau, ging ja um Fan Science, aber auch, ja, Blog war damals noch gar nicht aktuell. Ja, war lustig jedenfalls. Der war damals dabei. Ja, naja, gut, dann waren wir alle ein bisschen enttäuscht, also dass halt Pathfinder Society nicht stattfand und hatte mich dann damit drüber unterhalten und da sagte ich, ach ja, ich bin ja extra deswegen hier aus Hamburg. Und der hat dann gesagt, ja, ich könnte aber auch spontan leiten, PFS. Mal kurz erzählt, ja, und Siko wollte auch unbedingt mitspielen. Der war auch deswegen da. Gut, dann haben wir noch Pathfinder Society gespielt und zwar den ersten Level von Marktspitze und den erfolgreich abgeschlossen, was gar nicht so selbstverständlich ist, weil konnte ich das damals schon erzählen. Doch hatte ich schon erzählt, dass meine Spielgruppe, naja, als wir gepodcastet haben, das war noch davor, glaube ich, jedenfalls meine Spielgruppe hat tatsächlich im ersten Versuch nicht geschafft, die Marktspitze zu stürmen, sondern wurde von Goblins abgewehrt. Hatte ich erzählt, ja, genau, weil die Bedingungen halt sehr fies sind, halt keine Sicht. Die haben halt dadurch Tarnung und also lichtschluckende Eigenschaften, zugleich schwieriges Gelände, man kommt schwer voran. Das hat die dann so beeindruckt, dass tatsächlich kein einziger Goblin so schwer verwundet wurde, dass er dann tot war. Ja, aber im zweiten Versuch haben sie es dann auch geschafft, kann ich positiv berichten. Da haben sie aber diesmal, dann sind sie auch tatsächlich diesmal einmal rumgegangen und haben die Marktspitze erstmal erkundet und mehr sage ich dazu den nicht. Also gut, dann ich auch nicht, bin ich. Ja. Okay. Ja, also insgesamt hat das Con-Erlebnis doch viel Spaß gemacht. Mhm. Für die theoretisch 6, 7 Euro oder waren es 5. Hätten es 5 sein müssen können, wenn ich was bezahlt hätte haben müssen, hätte es auch Spaß gemacht. Ja, ansonsten Toiletten und so immer sehr ordentlich. Das war alles kein Problem. Essen ist auch immer super gewesen. Ja. Man kann auch, wenn man da keinen Bock hat, kann man auch woanders hingehen. Ist ja alles nicht allzu weit weg. Ja. Gut, also ich persönlich finde Conventus Leones Auslassen eigentlich schade. Man merkt aber doch, es ist deutlich geschrumpft auch. Also, ach so, ja, doch, einen Punkt gibt es noch. Es war kein Rollenspielhändler vor Ort. Letztes Jahr war Kai aus Wolfsburg, Kais Welt der Spiele vor Ort, also quasi mein Stamm-Rollenspiel-Dealer, war dieses Jahr nicht vor Ort. Und ich sag mal, der Grund, warum das der Fall ist, wird von beiden Seiten sehr unterschiedlich dargestellt. Ich habe es nicht geschafft, weil ich ja gerade das Ding-Flyer zu Kai gebracht habe. Habe ich mir mal angehört, warum er eigentlich nicht da war. Ich sag mal, die Darstellung kann ich sehr verstehen, warum er da nicht hin wollte. Das klang aus Sicht der Conventus Leones Orga wiederum anders. Naja, aber in interna mische ich mich mal nicht ein. Die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Davon mal abgesehen, ja. Ja. Gut. Jawohl. Wollen wir erst ein paar News einstreuen. Unter anderem hat Ulysses angekündigt, dass das Rollenspiel Hexen 1733 bei ihnen erscheinen soll. Mhm. Ja, das Ganze ist so ein Fan-Ding bisher gewesen. Unter Hexen 1730 für Mythos kann man das auch noch runterladen oder soll man es auch noch weiterhin runterladen können. Das Spielsystem soll halt überholt werden für 1733. Die Bilder, die man im Netz sieht, sehen sehr toll aus. Spielt zur Zeit des 30-jährigen Kriegs etwa. Und ist so ein bisschen alternative Geschichte sozusagen. Genau. Ja. Genau. Hattest du noch irgendwelche besonderen Eindrücke oder? Also ich habe mir das jetzt nur grob angeguckt, muss ich ehrlich sagen, aber ich jetzt so, dass das Thema 30-jährigen Krieg jetzt so nicht wirklich interessiert, muss ich ehrlich gestehen. Ja, also gut, so viel gibt es auch noch nicht zu sehen. Ich könnte Hintergrundwelt, es klang soweit als schlüssig, sehr bemüht. Die Leute, die es schon Probe gespielt haben, die kommen so aus Limburg, da wo der Bischof. Herr Theberts hat selber mitfinanziert. Sozusagen, ein Hexenjagd-Rollenspiel. Da sind die Millionen reingeflossen. Ja, auf jeden Fall, die berichten meist Positives. Oder überwiegend, kann auch sagen, immer Positives. Ich habe da jedenfalls noch kein Haar in der Suppe gefunden. Aber man weiß ja auch nicht, jetzt wie viele Stimmen das sind. Also, oder wie... Also abwarten, aber sieht auf jeden Fall vielversprechend aus. Ja, also ich, ja, wie gesagt, reizt mich jetzt vom Thema nicht so. Viel schockierender empfand ich die Nachricht, dass Vampire eine Renaissance erhält. Das fand ich auch sehr schockierend. Und zwar schockierend. Ja, ich, meine Gefühlslage lag tatsächlich zwischen, nee. Eigentlich nicht. Und zwischen, früher hast du es ja sehr gern gespielt. Ich habe es ja auch mal ewig lang geleitet. Ja. Und also meine Neugier ist, zumindest meine Neugier ist geweckt. Ja, dann würde ich ja demnächst zuschlagen, weil mittlerweile sind so viele Stretch-Goals drin, dass sich das lohnt, die, ich glaube, 150 Euro fürs normale Paket zu investieren. Ja, um was geht es denn eigentlich bei Vampire 420? Genau, zum 20-jährigen Jubiläum von Vampire the Masquerade hat halt die amerikanischen Rechteinhaber quasi das Ganze nochmal neu aufgelegt in einem großen Sammelwerk, wo quasi Regeln für alle drin sind. Ich glaube, das Ding hat, waren das über 500 oder sogar über 700 Seiten? Auf jeden Fall richtig dick ist das Teil. Ja. Preis im Laden sollen 75 Euro sein auf Deutsch. Ja, die haben dafür jedenfalls Kickstart gemacht, Onyx Pass. Das ist, glaube ich, irgendwie eine Subtochter von und jetzt zum fast 25-Jährigen kommt es jetzt auch auf Deutsch. Ulysses hat sich die Rechte gesichert, macht auch einen großen Kickstarter draus. Bisher sehr erfolgreich, wobei es bei mir der erste deutsche Kickstarter ist, wo ich noch nicht zugeschlagen habe. Weil zu Vampire habe ich auch ein zwiegespaltenes Verhältnis. Ich hätte, glaube ich, keinen Bock, das jemals nochmal zu spielen. Auf jeden Fall in absehbarer Zeit, sage ich mal vorsichtig. Ja. Ja. Ich habe mir auch ein Let's Play dazu angeguckt und nach 3 Minuten wegen Belanglosigkeit und Langeweile wieder ausgemacht. Also mich reizt auch nur das Thema Erzähl-Rollenspiel. Damit kann man mich ja tatsächlich einfangen. Aber das, dann ist ja Vampire V20 die falsche Wahl als klassisches Nicht-Erzähl-Rollenspiel. Ja, und so habe ich halt Vampire auch in Erinnerung. Ja. Ja, Vampire war ja schon immer die klassische Lügenverpackung, sag ich mal. Es steht Erzählrollenspiel drauf. Zumindest, genau, das ist halt ein Erzählrollenspiel. Genau, stand immer drauf, aber es ist letztlich ein ganz klassisches Rollenspielsystem und auf die interessanten Sachen geht es kaum ein. Also auf die, es steht drauf, persönlicher Horror, aber das setzt das Regelwerk kaum um. Das stimmt allerdings. Also bis darauf, dass ich jetzt einen persönlichen Horror vor dem System habe. Das klappt. Nee, also ich finde, es hatte immer drei Komponenten. Du hast halt die Komponente klassischer Regelkern. Dann hast du, das System möchte eigentlich persönlichen Horror sein. Ja. Das fand ich immer sehr interessant im Aspekt. Erzähle ich gleich noch was zu. Und drittens hast du halt gleichzeitig dieses Intrigen- und Domänenspiel, was ja im Live oft gemacht wird und was ja auch sehr viel Spaß macht. Aber das, alle drei Sachen passen halt nicht unter einen Hut, sozusagen. Das klassische Rollenspiel ist ja fast, in diesem klassischen System spielst du so eine Art Superhelden, die halt zufällig auch untot sind. Ja. Ich hatte erst mal eine Rollenspielphase mit Vampire, dann meine Live-Phase mit Vampire. In der Rollenspielphase habe ich auch durchaus mit erzählorientierten Spielern gespielt. Da hatte ich so als von meinem Charakter die Idee, dass er da eine persönliche Tragödie darin besteht, ein Vampir zu sein. Die Idee, dass er seine Kräfte möglichst wenig einsetzen möchte, weil er eigentlich nicht zeigen möchte, dass er ein Vampir ist oder nicht wahrhaben möchte, dass er jetzt ein Vampir ist. Also ne, persönliche Tragödie, persönlicher Horror. Ja. Das weißt du, wie blöd ich angeguckt wurde? Also ich sag mal, das war jetzt nicht deren Spielweise. Vorsichtig. Und das ging eigentlich schon in Richtung, dass das eher so Erzähltanten sind. Aber ja, die wollten eher kaputt erzählen. Das ist ja die Erfahrung, die ich auch gemacht habe in meiner Runde. Also es hat keinen persönlich interessiert, weil man weiß ja, man spielt da Charaktere, die können halt was. Helden. Ja, ich glaube, dieser Ausdruck kommt einfach nicht raus. Ne? Weil man spielt da halt Charaktere, die was Besonderes können und das möchte man auch ausspielen. Ja. Und mit Personal Horror war da echt nicht viel. Ja, ist auch, das ist, glaube ich, wäre gut im 1:1-Spiel oder so umzusetzen. Ja. Ja, danach hatte ich meine Vampire Live-Phase. Also ich habe erst der Quentin in Wolfsburg gespielt ein Jahr. Ja, doch eine sehr coole Hintergrundgeschichte, wie ich fand. Also erstens passte sie auf eine Seite, weil es war ein Nosferatu-Dossier über mich. Das fand ich schon mal eine coole Idee, also auch heute noch. Und habe außerdem quasi ich weiß gar nicht, ich hatte gar nicht so viel Ahnung vom Vampire-Hintergrund, obwohl ich es vorher schon mal gespielt hatte. Jedenfalls, wie sich das nun genau in der Domäne verhält. Deswegen habe ich mir darum auch gar nicht groß Gedanken gemacht. Und das war dann sehr cool, als so ein bisschen rauskam, dass ich halt gar keinen Sire habe, also gar keinen. Also natürlich hatte ich einen Sire, aber der halt, nachdem ich gemacht wurde, geküsst wurde, wie das so schon heißt, dass er dann halt verschwunden oder gestorben oder wie auch immer ist. Ein Mysterium, das sich in der Zeit nicht geklärt hat, sagen wir es mal so. Naja, und daraus hat sich noch einiges entwickelt. Also unter anderem von einem Blutvertrag, in den ich nicht verstoßen durfte und wo ich dann wieder vom freigesprochenen Vampir sozusagen degradiert wurde zum Kind, da die Aufsicht eines Malkavianers gestellt wurde. Was ja auch sehr interessant ist. Ja. War ich dann auch noch zwischenzeitlich Leibwächter des Prinzen. Naja, also gute Karriere. Dann habe ich allerdings irgendwann irgendwie ging mir irgendein anderer Malkavian auf den Sack, den habe ich vor der Tür zusammengeschlagen. Bin mit dem Stiften gegangen, also mit dem ausgeschalteten Malkavianer und nicht dran gedacht, Präsenz 3, jemanden rufen. Da stand ich dann wieder ganz schnell vor der Tür und hatte nicht so richtig eine Erklärung parat, was da in meinem Kofferraum ist. Ja, und so kam das übrigens auch zustande, dass das aufgeflogen ist mit meinem Sire. Da habe ich nämlich Mitleid, ebenfalls mit einem Kavianer. Das hat sich irgendwie durchgezogen. gehabt, der eigentlich ja, mehr oder minder getötet werden sollte. Die Kavianer sind sein Schicksal. Sozusagen. Der war dann gefloppt im Elysium. Aber alle anderen weg. Oh. Dachte ich mir, ach komm, da hätte ich lernen können. Mit Präsenz 3 ist man ganz schnell wieder zurück. Ich hätte es, aber naja, gut. Manchmal braucht man zwei Versuche, um was sich zu merken. Naja, das war jedenfalls meine Vampire-Life-Zeit als Spieler. Dann hatte ich noch 2 Jahre in Helmstedt geleitet und das überhaupt aufgebaut. Das ging noch 2-3 Jahre weiter, aber ist dann so ein bisschen ausgeartet in CSI Helmstedt für Vampire. Das heißt, das Allergeilste, was ich erlebt habe, war, dass ein vampirischer Computerspezialist einen Computer knacken wollte. Ich glaube, es war meiner. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Also ich glaube, das war eigentlich eine coole Idee. Dass ich meinen Laptop zu jemandem zum Reparieren geben musste. Das sind natürlich persönliche Geheimnisse von mir drauf. Was natürlich zu interessanten, zum Beispiel Erpressungssituationen führen kann oder dass der nun Sachen erfährt, das war jedenfalls meine Idee dabei. So, wollte dann den Computer knacken und der Spielleiter dann so, ja, was machst du da genau? Das funktioniert nicht. Und dann, was macht der Typ im echten Leben? Der ist halt ein Informatikstudent schon relativ weit, also nicht der Spielleiter, sondern der Spieler, der den Computer nicht geknackt gekriegt hat. Also da denke ich mir auch so, ja, vielleicht ein bisschen weniger realistisch und sagen, ja, und da hast du deine 2-3 Brocken, aber wir merken uns, bei Vampire reicht ein Informatikstudium nicht, um auch in Geld einen Computer knacken zu können. Ja. Naja, also jedenfalls, dann habe ich irgendwann die Jahre drauf, hatte dann jeder so seine Vampire-Life-Stories und da hat man immer so gemerkt, ja, das sind auch wirklich, die darfst du auch keinem anderen erzählen, das ist eigentlich nur immer peinlich. Dachte mir so, jetzt habe ich es zwar alle erzählt, aber mir ist jetzt hier nichts zu peinlich, aber so ganz hätte ich jetzt keine Lust mehr dazu heutzutage. Weder zum Rollenspiel noch zum... Nee, hätte ich auch nicht mehr wirklich. Also das Einzige, was mich nur so reizen würde, wäre vielleicht Dark Age. Das fand ich damals halt sehr, sehr cool. Also, ja. Erzähl erstmal, ich trinke erstmal Bier. Also, Vampire in der Gegenwart, nee. Das würde mich jetzt auch nicht mehr reizen. Aber so wirklich im Mittelalter mit vor realistischem Hintergrund, das kann ich mir noch ganz gut vorstellen. Ja, da muss ich jetzt noch ganz schnell das beste Geschichtsbuch aller Zeiten loben, nämlich Vampire Dark Age. Ich weiß nicht mehr ganz genau, welches es war. Das hat quasi Europa beschrieben zu einer bestimmten Jahreszahl. 1200 irgendwas war das. Ja, genau. Und das war super, weil dieses Erlebnis hatte ich noch nie in einem Geschichtsbuch, welche Sachen eigentlich gleichzeitig stattfinden. Also, was weiß ich, glaube Spanien von den Mauren besetzt, aber gleichzeitig Kreuzzüge. Genau, ja, ja. Im Osten die Expansion der deutschen Kreuzritter und so weiter. Das war total spannend. Das hat mich echt begeistert, das Buch. Ja, das war ein ganz tolles Quellenbuch. Und finde ich eigentlich auch schade, dass man Geschichtsbücher nicht viel mehr so versucht. Mal so als Thema, was weiß ich, heute machen wir mal, oder die nächsten 3 Wochen machen wir mal 1146. So. Heute in Spanien war das los. Die La Sombra. Nächste Woche in England war das los. Ja, aber das stimmt. Das war halt auch, da gebe ich dir recht, da hat Geschichte auch echt Spaß gemacht. Und man das also so mit eingewoben hat. Also ich habe ja damals bei Dark Age einen La Sombra gespielt. Und dieser Clan hat ja die Kirche bis ins Herz infiltriert. Und dass so die Kreuzzüge damit zusammenhängen und so. Und das war schon sehr geil. Also das würde mich echt, wenn es da nochmal Crowdfunding geben würde, dann würde ich sagen, da geht es sicher rein. Ich bin bei den englischen Crowdfundings nicht so hinterher. Ich weiß nur, dass danach gab es einen Werwolf. Crowdfunding, und das ist ja jetzt schon auf Deutsch sozusagen auch angekündigt. Mage gab es auch. Ich weiß aber nicht, ob es für die Dark Age Version irgendwas gab. Das kann ich dir nicht sagen. Ja, vielleicht ganz kurz nochmal die Pakete angeschaut. Also, wenn ich es mir kaufe, was wieder wahrscheinlicher geworden ist, weil ich gerade Geld gekriegt habe. Ja, das ist auch mal wirklich machen. Ja, ist echt so. Also, glaube ich dir. was mache ich jetzt damit so ungefähr? Ja, auf jeden Fall würde mir, wenn, die 150-Euro-Version kaufen. Ist halt das Grundregelwerk drin, was ja echt dick geworden ist, nicht so wie das alte Grundregelwerk, was ja quasi überholt ist, sondern quasi dann jetzt alle 13 Clans drin und sehr umfassend die Regeln, die dann während der Zeit von Vampire Masquerade entstanden ist. Ja. Das ist schon eine coole Sache. Dazu gibt es dann ja insgesamt 3 Quellenbücher. Die sind auch alle dabei für 150 Euro. Ich weiß gar nicht, die Clan-Bücher auch? Nee, die Clan-Bücher sind ja... Also gibt es nicht. Ich denke, die Clans sind schon im Grundregelwerk beschrieben. Natürlich nicht so dick wie ein Clan-Buch. Aber das ist ja dann auch nicht... Ich glaube, das gibt es im Original auch nicht. Also so dick machen sie es halt nicht mehr. Und dann gibt es noch ein Abenteuer. Mhm. Das ist mittlerweile auch vollfarbig. Und ich glaube, mittlerweile gibt es die alle in Deluxe. Aber jetzt weiß ich auch nicht, ob es die für 150 in Deluxe gibt. So, jetzt muss ich mal hier zum Crowdfunding hinzufügen. Ja, die günstigste Version war ja die 75-Euro-Version. Oder die, im Laden soll es 75 kosten. Hier kostet es 70, genau. Spart man 5 Euro. Mhm, ja. Ja. Und kriegt, mittlerweile gibt es, PDF gibt es dazu. Weiß ich nicht, ob es das beim normalen Buch auch dazu geben wird. Genau, und für 100 Euro gibt es halt die PDF-Version aller Bücher dazu, inklusive der digitalen Bonusziele. Mhm. Muss man 100 Euro für PDFs ist nicht wenig, klar, aber na gut, ich meine, also Vampire, also es gibt ja zwei Arten Kickstarter, finde ich. Die einen machen ein neues Spiel, wollen das verbreiten. So, dazu gehört Vampire nicht. Dieser Kickstarter richtet sich schon ganz klar an Fans und Leute, die Geld bezahlen wollen. Genau. Und deswegen das PDF, auch das PDF muss erstellt werden. Also wir sagen. Ja, Grafiken etc. Warum sollten nur die Leute, die jetzt was Ausgedrucktes bezahlen, dafür bezahlen, dass das Zeug layoutet wird, dass da Bilder drin sind und so weiter? Das haben die Leute fürs PDF, muss das genauso bezahlt werden. Logisch. Also, ich meine, ich finde, du könntest trotzdem ein bisschen günstiger sein von mir aus, aber. Halt, PDF kann man nicht als kostenlos Obendreingabe sehen oder so. Nein, also ich denke, da ist schon mit einkalkuliert, wie viele Leute würden das jetzt, wie groß ist jetzt da das Interesse, wie groß ist der Markt. Gehen wir davon aus, das wird vorher schon natürlich absondiert. Idealist. Ja, allerdings kann man auch glatt sagen, der Preis scheint tatsächlich zu sein, weil da haben tatsächlich erst 2 zugeschlagen. Alle anderen Sachen haben deutlich höhere Zahlen. Also ich wäre dabei beim 150-Euro-Paket, das heißt, eigentlich, wenn man überlegt, zahlt nur 50 Euro mehr, kriegt auch alle PDFs, aber auch alles als Hardcover. Also ja insofern. Das lohnt sich schon wieder um. Fast. Ja, also da ist das 100-Euro-Ziel auch, ich weiß nicht, wenn sie das halbieren würden, hätten. Gut, aber dann, ja gut, vielleicht überlegen sie halt so, ist der Gedanke, kaufen mehr für 150 ein. Ja. Ja, jedenfalls genau, da sind halt alle 3 Grundregelwerke und alle Bonusziele drin und mittlerweile. Gibt es ja alle als Deluxe-Version, aber das habe ich jetzt nicht recherchiert, ob das auch, dass das ein Bonusziel ist, was jetzt also für die gilt. Dann wäre natürlich das recht cool, weil dann schlage ich wahrscheinlich zu. Weil so eine Deluxe-Version, nicht, dass ich die unbedingt brauche, aber die ist natürlich was, was ich später nicht im Laden kaufen kann. Ich bezahle jetzt weniger für die als später für die normale Version, bekomme aber eine bessere Version, habe die PDFs dabei. Wer weiß, was es mal wert ist. Ja, und dann allein schon zu sagen, irgendein Vampire Freak, na, möchtest du das haben? Kriegst du aber nicht. Dieses Vergnügen alleine ist mir sogar 200 Euro wert, glaube ich. Das ist dann für den persönlicher Horror. Ja, richtig. Ich freue mich, wenn ich diese Art persönlichen Horrors für jemanden realisieren kann. Bin ich ein großer Fan von. Nö, kann auch sein, dass ich in 10 Jahren mal wieder Bock drauf habe. Ich würde zwar sagen, erschießt mich vorher, aber... Kann ich dich dran erinnern. Du hast ja auch immer noch das Zitat deiner Signatur mit D&D werde ich nicht glücklich von mir. Ja, stimmt, das ist mittlerweile überholt. Das kann ich ja wieder rausnehmen. Richtig. Ja, aber genau, also von daher, die Geschmäcker ändern sich. Und bei D&D, das Zitat war ja auch... auf 3 Sachen begründet, wovon sie 2 tatsächlich dann auch geändert haben. und die dritte wurde von Pathfinder weggefegt. Deswegen bin ich mit Pathfinder quasi sehr glücklich. Obwohl das auch wieder sein eigenes Problem hat. Aber gut, das soll ja heute nicht Thema sein. Ich glaube, das war ein Zitat damals auf der ja, da ging es um Multiclassing, das hat mir nicht gefallen. Das war bei 3.0. 3.0, ja. Ne? Multiclassing hat mir überhaupt nicht gefallen, wie sie es gemacht haben. Prestigeklassen hat mir überhaupt nicht gefallen. Und Battlemap und Miniaturen. Teufelszeug. Nee, das fand ich besser gemacht. Da habe ich meine Meinung tatsächlich ganz klar zu Ende. Auf der Rückfahrt von der... Von der Rotenburg, genau. FSF, Fantasy-Spiel. FSF, da hatten sie ja das 3.0er-Werk ja vorgestellt. Danach war für die schon quasi die ganze Messe gelaufen. Sozusagen. Nein, also ich habe das noch relativ positiv aufgenommen. Ich fand, da gab es so einen harten Kern von AD&D Second-Spielern, die so... Wie? Das heißt nicht mehr Taco. Oh ja. Also da gab es noch ganz andere Qualitäten, fand ich. So, kommen wir nochmal auf den Comic zu sprechen. Ich habe rausgesucht aus der DC Graphic Novel Collection Superman und Batman, Freunde und Feinde, beziehungsweise Superfreunde müsste es eigentlich heißen. Es handelt sich um die Bände Superman und Batman 1 bis 6, 2003 bis 2004 erschienen. Ja, Lex Luthor ist Präsident geworden, weil der so böse war, das war ja eigentlich nur ein Klon von ihm und naja, die Menschen haben ihn gewählt und Superman ist zwar immer noch ein Held in den Augen der Menschen, aber Lex Luthor hatte halt eine ruhige Hand in der Richtung bewahrt. Jetzt hat er aber den ultimativen Plan, Superman auszuschalten, beziehungsweise rast ein Meteorit oder ein Komet auf die Erde zu, aus Kryptonit bestehend, und Lex Luthor gibt die Schuld daran Superman. Macht Sinn. Und sieht das als bewiesen an oder weiß das aus sicherer Quelle und möchte deswegen Superman habhaft werden. Interessanterweise, das wird gar nicht geklärt am Ende, also sie zerstören natürlich das Ding, aber ob das jetzt wahr war oder falsch, die Information, das erfährt man gar nicht. Ist vielleicht ein Thema der Folgebände gewesen. Deswegen gehen auch halt die Superhelden gegen Superman vor, weil die hat die GLA zum Beispiel ist ja unter der Kontrolle von Lex Luthor, beziehungsweise die GLA hat sich aufgelöst, aber es gibt halt so eine ähnliche Organisation. Ja, Superman macht sich jedenfalls mit Batman dran, seinem einzigen Helfer, und ja, los geht's mit einem gemeinsamen Gegner Metallo, der ja erstmal sozusagen das erste Rätsel stellt. Bevor dann der interessante Part beginnt, dann haben wir nämlich, dass bei plötzlich ein Superman aus der Zukunft auftaucht, versucht Superman zu bekämpfen und ihn aufzuhalten, weil das, was sie tun werden, dazu führt, dass die Erde zerstört wird und Superman der einzige Überlebende ist. Das heißt, zwar schaffen die beiden es, den Superman aus der Zukunft auszuschalten, sind jetzt aber künftig bei ihren Entscheidungen immer bei der Frage, ist das, was ich jetzt tue, das, was zur Zerstörung führt, oder das habe ich mich jetzt anders entschieden, als ich mich sonst entschieden hätte. Das ist eigentlich ein ganz interessanter Aspekt. Genau, und Lex Luthor ruft noch eine super Belohnung auf die beiden aus. Und bringt auch noch das Ganze, die Bat-Familie in seine Gewalt durch eine Täuschung. Und pimpt sich mit Kryptonit auf. Also Superman und Batman kriegen da echt ordentlich ganz alte Taktik von Lex Gegner. Luthor. Aber sie funktioniert anscheinend jedes Mal. Ja. Auf jeden Fall, ja, diesmal ist er Präsident, von daher ist er eben im guten Recht, das zu tun. Ach so. Ja, das, was außerdem sehr gut gelungen ist, bei der DC Collection, wir haben als Bonus dabei das erste Zusammentreffen von Superman und Batman, die Originalgeschichte von, ich meine, ist die 52, ein schönes Stück Comic-Historie, und dann haben wir noch Achso, ja, dann haben wir noch eine Geschichte aus den frühen Tagen von Smallville, als Clark und Bruce sich das erste Mal, als sie noch nicht Superhelden waren, begegnet sind. Das war allerdings nur so eine Begegnung, wo natürlich noch keiner wusste, was der andere ist. Ja. Eher so aus der Ferne, aber ganz lustig gemacht. Ja, also mit dem Band, mit der DC Collection bin ich bisher zufriedener als mit der Marvel Collection. Also zumindest was die Bonusinhalte betrifft. Von den Bänden her war ich bisher von allen, glaube ich, ziemlich angetan. Ja, sehr schön. Ja. Genau, wenn wir gerade bei den Comics sind, dann machen wir nochmal schnell weiter. Von der Marvel Collection habe ich nochmal eins rausgeholt, das mir sehr gut gefallen hat, nämlich Fantastic Four Gesetzeshüter. Im Band davor, den es auch in der Marvel Collection gab, ist quasi Dr. Doom ausgeschaltet worden. Der schmort jetzt in der Hölle. Allerdings hat er ja einen eigenen Staat besessen, nämlich Latveria oder so ähnlich. Liegt auf jeden Fall in Ungarn, wie man erfährt. Latveria, so. Latveria ist, glaube ich, eine Kaffeemarke. Latveria. Latveria, so. Dr. Doom präsentiert. Was ist eigentlich guter Kaffee? Doomschiss. Naja, okay. Davon abgesehen, entscheiden sich dann die Fantastic Four sozusagen, Latveria zu übernehmen. Natürlich hat Dr. Doom auch Propaganda betrieben und war in seinem Land ein sehr beliebter Herrscher, sodass die Fantastic Four dort natürlich die Todfeinde sind, sich da erstmal durchsetzen müssen und zeigen müssen, dass sie gar nicht böse sind. Und Mr. Fantastic macht da sozusagen auch noch sein eigenes Ding, denn er wurde ja verletzt und sein Gesicht ist sozusagen halb verbrannt. Das zeichnet ihn noch immer. Ja, und er trifft eine Entscheidung, sag ich mal, sehr halbseidene. Zum Beispiel irgendwann stachelt er die Bewohner an, halt zu plündern. Die stehen dann vor einem Bild von Dr. Dooms Mutter, wo die anderen, und die halten dann aber ein, das kaputt zu machen, weil es ist ja böse. Eine Mutter, sozusagen, ja. Ist böse, was kaputt zu machen. Und die anderen Superhelden, also Jolly oder Ben, sagen dann, nee, mach das nicht, aber Mr. Fantastic dann zerstört alles. Ja, und dann setzt er unter anderem noch die Doombots gegen das Volk ein. Und zwar, aber tut dabei so, als er dann nichts zu tun, damit die anderen das Volk retten können, sozusagen als PR-Aktion, wo aber halt auch Leute in Gefahr kommen. Also quasi, er wird das, was er nie werden wollte. Er wird quasi Dr. Doom. Mhm. Genau in die Richtung geht das, aber im Hintergrund verfolgt er noch einen ganz anderen Plan. Das ist unheimlich gut gemacht. Allerdings den Plan, den er verfolgt, das ist ja immer das Bescheuerte bei Superhelden-Comics, total genial. Aber das, was er da geplant hat, soll für die Ewigkeit vorhalten, hält dummerweise aber keine 3 Minuten. Da ging auch so. Da hat er aber einen super Plan gehabt. Der zweite Teil verliert sich dann leider so ein bisschen in Blödsinnigkeiten, denn es geht in den Himmel. Und das, muss ich sagen, ist über weite Teile nicht gelungen. Also in den christlichen Himmel? Oder? In den christlichen Himmel, genau. Oh nein. Ja, dass das einzig Lustige ist, oder der Twist am Ende ist nochmal gut, der das so ein bisschen wieder rausreißt. Aber ja, also hat mir die ersten, ich glaube insgesamt sind es 6 Bände hier wieder verarbeitet worden, 9 Bände sind verarbeitet worden und die ersten 6 etwa handeln über den Staat, den sie übernehmen. Das ist wirklich gut gelungen, spannend. Da haben wir dann auch die Ungarn wollen angreifen und man sieht dann halt auch vor der UN halt Diskussionen und Nick Fury wird eingeschaltet und die Amerikaner beschuldigt, dass sie eigentlich nur wollen das Erbe von Dr. Doom halt, weil der hat ja die ganzen Superwaffen da in seinem Land irgendwo eingelagert und jeder möchte diese Technik haben. Ja. Also das ist wirklich gut gemacht mit vielen lustigen Nebenthemen und so. Weil es auch mal was ganz anderes ist, hat mir das gut gefallen. Das mit dem Himmel ist auch mal was ganz anderes, aber das ist halt eher Käse. Okay. Bevor du mit dem nächsten Comic weitermachst, dann lass uns doch gleich bei Marvel bleiben. Ja. Nämlich bei der Netflix-Serie Marvels Daredevil. Die ist ja vor kurzem gestartet in Amerika und Deutschland. Ist besser als der Film. Definitiv. Hätte sie schlechter sein können als der Film. Hätte Ben Affleck die Rolle nochmal übernommen? Ich glaube schon. Aber nein, aber selbst dann wäre es eigentlich cool. Okay, nee, weil die Serie ist ja zeitgleich in den USA und Deutschland, Österreich, Schweiz gestartet. Am 10. April. Ich habe sie mir gleich reingepfiffen. Ja. Und bin tatsächlich extrem positiv überrascht. Wie viele Folgen hast du jetzt geguckt? Schon alle oder Hälfte? Also oder eine Staffel ist ja momentan, was habe ich jetzt, wie viel habe ich geguckt? 7, glaube ich jetzt. Ja, okay. Aber die Staffel ist quasi komplett online. Ja, die ist komplett online, genau. Nachdem ich ja jetzt von Flash ziemlich enttäuscht bin, einfach weil es ist für mich halt ganz einfach nur Light. Also es ist ich fand ja Flash, also ich fand Gotham deutlich besser als Flash. Ich habe jetzt leider hat das die Aufnahme mit diesem tollen Kabel-Deutschland-Gerät überhaupt nicht geklappt, weil meine Mutter hat es geschafft, dieses Format zu verstellen, sodass ich quasi nur noch, dass man nur noch 50% des Bildes sieht. Ich habe keine Ahnung, wie man das jemals zurückstellen kann. Okay. Und also ja, ich könnte ja zwar hier mal was anschließen, aber habe ich jedenfalls noch die Motivation gefunden. Habe neulich jetzt mal wieder Flash geguckt. Da habe ich gesehen so, oh ja, doch ein paar Ideen haben sich jetzt ja mittlerweile fortentwickelt. Es entwickelt sich halt sehr langsam. Aber es hat so ein paar Ansätze, die mich noch interessieren, wie es da weitergeht. Ja. Aber dann habe ich 2 Folgen Heroes gesehen. Nachts. Genau. Also die alte Serie Heroes. Die alte Serie Heroes. Okay. Genau, es muss so, ich glaube, 2. Staffel war es. Ja. Und da habe ich mir so gedacht, Alter, Flash ist ja gar nichts. Das ist ja so geil gewesen. Ich weiß, dass das immer schlechter wurde, aber ja. Das war so geil. Heroes war auch tatsächlich. Also nein, Flash ist im Prinzip so dasselbe wie Supernatural oder, also man kann es mal nebenher konsumieren. Ich fürchte, Supernatural ist auch schon besser. Ja, aber man muss halt nicht groß nachdenken. Also du kannst es angucken und kannst dich berieseln lassen. Ja, okay. Bei Gotham zum Beispiel, da steckt ja ein ganz anderer Plot dahinter. Ja. Ist ja politisch und da musst du schon aufpassen, was da passiert. Ja. Also mal so wirklich nebenher. Da hast du auch so eine Sub-Ebene, sag ich mal. Genau. Ja. Und das hast du halt bei Daredevil auch. Also es gibt natürlich halt einen roten Faden, der sich durchzieht. Es gibt keine echten Nebenplots, Metaplots, die so noch nebenher laufen. Wie bei Gotham zum Beispiel. Das ist halt, es gibt einen roten Faden und jede Folge ist aber immer irgendwie noch was anderes nebenher. Das hast du jetzt bei Daredevil eher nicht. Also das zieht sich wirklich immer, geht immer um diesen roten Faden. Geht immer um den roten Faden. Geht immer um den roten Faden. Achso, okay, ja. Also das zieht sich so in eins durch. Das finde ich aber besser, als wenn es nur Einzelfolgen wären. Ja, aber wie es halt Gotham macht. Also einfach besser, weil man auch nebenbei mal gucken kann. Genau, also es gibt halt, der rote Faden zieht sich auch ja immer durch, aber jede Folge ist immer noch was nebenher, was aber auch dann irgendwann vielleicht mit dem roten Faden zusammen. Wird ja auch meistens gemacht. Ja. Das andere wäre dann eher sozusagen wie Heroes, da hast du ja auch kaum nebenbei Handlung, sondern alles im Gesamtkontext. Genau, und so ist das bei Daredevil halt dann auch. Ne? Das, was ich schon sehr, sehr toll fand, oder finde, das ist halt bei Daredevil ist, also kommt dem ursprünglichen Comic-Charakter wirklich schon ganz extrem nah, weil es ist halt sehr, sehr roh. Sehr dreckig auch. Ja. Ja, das ist dreckig, aber halt sehr, sehr roh, sehr brutal. Street-Level sozusagen? Ja. Ja. Darf ich nochmal fragen, er fängt jetzt schon an als blinder Superheld oder wird er erst dazu? Nee, er fängt damit an. Okay. Also die erste Folge dreht sich natürlich erstmal klar so um seine Vergangenheit, wie es dazu gekommen ist. Ja, okay. Aber er spielt halt schon diesen Anwalt, ne? Und dreht sich um den Aufbau von Daredevil. Also er rennt halt nachts, zieht sich eine Kapuze über den Kopf, zieht sich halt einen schwarzen Jogginganzug an und los geht's. Verprügelt halt dann da so die Gangster. Und in der ersten Folge rettet er quasi einer Frau das Leben, die er als Anwalt vertreten will. Ja. So. Und er weiß ja halt, okay, da steckt was ganz anderes dahinter, weil sie den Machenschaften ihres Arbeitgebers auf die Schliche gekommen ist. Und sie soll halt dann aus dem Weg geräumt werden, also somit fängt das dann halt an. So, und tagsüber arbeitet er dann halt als Anwalt dagegen. Ja. Und nachts wird er halt versuchen, da noch weiter einzudringen in das ganze Thema da, weil da geht es um Menschenhandel, Drogen und irgendwann findet dann halt raus, ach, da steckt ja der Kingpin, also der heißt ja Kingpin, aber Wilson Fisk, da laufen alle Fäden zusammen, aber keiner kennt Wilson Fisk, wer ist das, was macht der? Ja, cool. Und wird ja gespielt von Vincent D'Onofrio. Der Ich brauche die Serie! Ja, okay. Ich hatte das ja im Forum geschrieben, aber du hast doch gar nicht drauf geantwortet, deswegen war ich nur, dass dieses Detail habe ich tatsächlich überlesen. Genau, total super gut, das macht er richtig gut. Ja. Ja, der ist ja quasi Private Paula sozusagen aus Full Metal Jacket, genau. Und dann natürlich in Criminal Intent. Ja. Über lange Zeit hat er die Serie ja quasi getragen. Also, genau. Ja, cool. Das kann ich mir sehr cool vorstellen. Dass das ist ja dann auch ein bisschen flüssiger geworden bei Criminal Intent. Also von daher kann ich mir auch vorstellen, dass das formatmäßig gut ausfällt. Also er gilt ja als das menschliche Chamäleon in Schauspielkreisen. Ja. Also sprich, er bereitet sich auch ganz extrem auf Rollen vor. Wahrscheinlich hat er jetzt schon seinen eigenen Ring an Verbrechern, den er nebenbei noch betreut. Ja, das weiß man halt noch nicht. Also wie gesagt, ich weiß jetzt noch nicht. Ich bin jetzt, also ich meine jetzt der Schauspieler, nicht der, nicht der Charakter in der Serie. Das kann natürlich sein. Er kennt ja beide Seiten des Gesetzes. Nee, also er ist schon, also weil er auch ein bisschen fühliger ist, er ist ja auch nicht gerade klein. Also er sieht schon ganz, ganz gut aus. Ne? Also die Serie weicht jetzt ein bisschen von den Comics auch ab. In mancherlei Hinsicht, also das kann ich ja ruhig sagen, weil es ist ja kein Geheimnis. Also der Vater stirbt relativ früh in der Serie. In den Comics stirbt er ja erst, als Matt Murdock schon Student ist. Ja, also ich weiß nicht genau, aber ich nehme an, bei Daredevil ist das genauso. Du hast ja bei Marvel unheimlich oft einen Restart. Also es wird ja wahrscheinlich nicht nur die eine Daredevil-Meta-Story geben, nein, sondern wahrscheinlich auch vier oder fünf davon. Es gab mehrere erste Folgen. Genau. Erste Comics, ja. Genau. Aber so halt vom ursprünglichen. Ja. Da reicht es halt ab. Genauso wie mit seiner zukünftigen Ehefrau, die eigentlich von seinen Machenschaften in den Comics lange, lange Zeit gar nichts weiß. Und hier wird sie schon leicht damit konfrontiert. Aber stört jetzt nicht wirklich. Ja. Also, das hat jetzt ja somit nicht wirklich Auswirkungen. Ja, und sie ist halt ziemlich brutal. Also, Daredevil prügelt sich in jeder Folge ausgiebig. Als Martial-Arts-Künstler, manchmal ein bisschen, muss ich sagen, ein bisschen übereifrig, weil jeder seiner Gegner kann irgendwie auch Kampfsport. Und deswegen sind die Kämpfe so ein bisschen langgezogen. Das gefällt mir jetzt nicht wirklich. Das hätte man da auch ein bisschen abkürzen können. Aber summa summarum gefällt mir das sehr gut, einfach weil es schön in die Gotham-Kerbe schlägt. Also es ist düster, es ist roh. Und das, was Gotham an Brutalität fehlt, bringt dann Daredevil dafür mit. Jawohl. Ja, sehr spannend. Gucke ich bestimmt auch gerne mal rein. Sobald auf DVD erhältlich zum Beispiel. Ja. Ja, okay. Kommen wir noch zum abschließenden dritten Comic, den ich rausgesucht habe. Noch einen neutralen Comic. Aus dem Hause Panini. Die Toten. Ein deutscher Zombie-Comic. Die Idee, die dahinter ist, finde ich total gut. Nämlich, wir erzählen vom Ausbruch der Zombie-Apokalypse in drei verschiedenen Zyklen. Im Zyklus 1 werden Geschichten aus Woche 2 bis 6 nach der Erstinfektion erzählt. Zyklus 2 erzählt Geschichten aus dem Jahr 1 bis zum Jahre 6 und Zyklus 3 aus dem Jahr 7 bis zum Jahre 30 nach dem Erstinfektionstag. Wir haben hier also Band 1.1 vorliegen, also sprich zum ersten Zyklus kommen auch noch weitere Bände. Dazu. Wir haben hier eine Dealerwohnung in Frankfurt, ein Altenheim und ein Hochhaus in Hamburg, eine Autokirche bei Baden-Baden, eine Großraumdisco in München, eine Slam Poetry Club in Köln. Die Großraumdisco, das wäre dann quasi das P1 für vermutlich. Oliver Kahn als Zombie. Ja, und die Idee ist jetzt sozusagen, dass verschiedene deutsche Comic-Künstler jeder seine kleine oder auch große Geschichte erzählt, wobei viele Sachen ähnlich wie bei amerikanischen Comics, auch einer hat es geschrieben, da ein anderer gezeichnet, das haben wir hier relativ oft, was ja sonst für deutsche Sachen oft nicht so typisch ist. Das hat auch zur Folge, dass die Art der Zeichnung sehr schwankt. Also wir haben hier, was weiß ich, vom Stil hier sowas. Sehr wenig plastisch eigentlich, also eher so eine Farbschicht. Ja, das wurde heute im Prinzip gesucht. Dann haben wir hier was relativ realistisches, aber so ein bisschen blass angehaucht. Das ist hier die alten Story und dann was relativ normales hier, so von dem Zeichenstil, was ja, ein bisschen zackig die Haare. Ja, so ein bisschen Manga-esk, ne? So Manga-esk vielleicht, genau. Aber, ja, genau, also sind da ganz verschiedene Storys dabei. Aber hier halt sehr kantige Gesichter, aber sonst ein sehr Zeichenstil, wie auch bei, weiß nicht, Fix und Fox hätte sein können. Ja, das finde ich im Prinzip auch nicht schlecht, aber mir hat kaum eine der Storys gefallen. Es sind 5 Storys, davon habe ich nur 2 mittelgut gefunden. Ja. Die mit dem Altenheim. Das ist sozusagen ein Altenheim bei einer Zombie-Invasion oder Infektion. Das kennen wir schon aus Walking Dead, der Fernsehserie. In dem Fall sind aber kaum Pfleger zurückgeblieben. Gibt nur noch eine Pflegerin, sonst nur Alte in dem Heim. Und die Pflegerin wird jetzt auch noch krank und jetzt müssen sozusagen die Alten ausrücken, um Nahrung zu besorgen. Ja. Also Idee gut, Ausführung, ja, also weiß ich nicht, hat nicht so richtig, kommt nicht so richtig Schwung rein. Die Autobahnkirche bei Baden-Baden, das ist die Story, die mir dann ganz gut gefallen hat. Ja, und der Rest war dann eher schwach. Ja, schade. Hatte ich mich mehr drauf gefreut, hatte ich mehr gehofft. Ich bin aber besonders auf die späteren Zyklen durchaus gespannt. Und das Konzept finde ich sehr gut. 30 Jahre, dann hat sich ja die Menschheit schon wieder entwickelt. Ne? Ja, also viele, zum Beispiel hier die Hörspielserie Terra Mortis. Wo du gerade sagst, es sollte übrigens auch eine Hörspielserie von Walking Dead kommen. Ist auch falsch. Ja. Ja. Gut, oh. Habe ich auch nur jetzt am Rande. Also ich weiß nicht, ob das jetzt tatsächlich an den Comics angelehnt ist oder ob das jetzt eigene Dinge ja, halt sind. Ehrlich gesagt, für nicht so spannend. Das ist ja auch noch von den Typen, die da Drachenlanze seit Jahren vergurken. Oder? Ich weiß es nicht. Ich müsste da jetzt mal näher recherchieren. Ich habe, glaube ich, auch schon irgendwas von gehört, aber fand das jetzt nicht so interessant, weil Walking Dead ist das beste Format immer noch die Comics. Dann kommen die Comics und dann mit Abstand die Fernsehserie. Ja, also von daher reißt es mich jetzt nicht vom Hocker. Aber ja, Terra Mortis ist ja zum Beispiel auch 18 Jahre nach der Zombie-Invasion an, hat dann halt seine quasi Harz-Höhendörfer. Da sind die Zombies nicht hingekommen, da sind die letzten Überlebenden. Da ist der Fokus drauf, ob woanders noch Überlebende sind, ist soweit nicht klar. Das fand ich auch gut, fängt aber leider 18 Jahre in der Zukunft an. Oder 18 Jahre nach einer Zombie-Infektion. Da hätte mich auch mal interessiert, wie kam es dazu. Ja. Ja, aber naja, gut. Also ich werde mal dranbleiben, aber bisher bin ich noch nicht begeistert. Ja, du wolltest unbedingt noch berichten von Pillars of Eternity. Ja. Baldur's Gate fällt mir dazu ein. So ist es. Was hat es damit zu tun? Ja, das Spiel ist war ja ein ganz, ganz großer Kickstarter-Erfolg, großer Crowdfunding-Erfolg. Hat knapp 4 Millionen Dollar ja eingebracht. Und die Macher hatten ja den geistigen Nachfolger von Baldur's Gate versprochen. Ja. Was natürlich auch daran lag und liegt, dass die Entwickler, die Macher, ja auch früher an Baldur's Gate gearbeitet haben. Obsidian Entertainment heißt ja jetzt deren Studio. Sind eigentlich eher damit bekannt geworden, hauptsächlich Auftragsarbeiten zu machen. Also Neverwinter Nights wäre da zum Beispiel jetzt mal genannt. Oder Knights of the Old Republic 2. Da hatten sie auch mal eine eigene Arbeit. Alpha Protocol heißt das, war so ein Agenten-Action-Spiel. Das war ganz gut, hat sich aber leider katastrophal verkauft. Ja, und jetzt kommt also mit Pillars of Eternity daher. Also ein ganz klassisches ISO-3D-Rollenspiel. Ich hätte dazu schon was gehört, dann gleich noch eine Nachfrage. Das ist doch so, dass das quasi heutzutage diese Grafikart oder Ansicht gar nicht mehr so verkauft wird. Also die modernen Rollenspiele eigentlich alle anders aussehen. Richtig. Und deswegen man einen Kickstart gemacht hat, um zu sehen, ist überhaupt noch Interesse an so etwas. Ja, genau. Ja, also genau, diese ISO-Perspektive, das war ja damals BioWare. Die haben das damals verwendet für ihre Spiele mit der sogenannten Infinity Engine. Ja. Also wie gesagt, man wollte zu dieser Art spielen, Infinity Spiele. Ja. Hat aber diese isometrische Perspektive. Der beste Kompromiss war aus Spielbarkeit und schöner Grafik. Infinity mal Spaß machen. Also. Haben sie natürlich auch gemacht, na, selbstverständlich. Infinity lange so. Ja, genau. Und ganz in diesem Stile wurde also dann auch Pillars of Eternity entwickelt. Ja. Natürlich alles in deutlich hübscher, also mit höher aufgelösten Grafiken. Ja, also an den heutigen Stand der Technik sozusagen angepasst. Ja, also es läuft auch auf schwächeren Rechnern, obwohl ich dir da gleich wieder sagen muss, nein, auf deinem wird es immer noch nicht laufen. Ja, Florian diskriminiert meinen Rechner auch immer. Also mein Rechner ist ja auch nicht mehr up-to-date, aber da läuft es halt immer noch auch noch relativ flüssig drauf. Ja, Alter, ich habe eine Konsole. Achso, ja, da ist ja gut, vielleicht erscheint es dafür auch noch irgendwann mal. Aber nicht mehr für die 360. Nee, da wahrscheinlich nicht mehr. Blöd. Aber vielleicht spiele ich nächsten Sommer Dragon Age 2. Man kann auch sein, dass ich nach 15 Minuten von Schlauch dann die Nase voll habe. Das kann auch sein. Wirst du. Und vor recycelten Levels, ja. Ach du je. Ich gehöre zu den wenigen, die Dragon Age 1 schon nicht so... Also ich fand es schon gut, aber diese Schlauchlevel ging mir echt auf den Sack. Ich finde Dungeons... Ja, das ging mir auch tief auf den Sack. Also gerade als PC-Rollenspieler ist man ein bisschen was anderes gewohnt. Weil es ist ja ein Konsolenport at its best. Inhaltlich hat es mir sehr gefallen. Von der Präsentation her, vom Design her nicht so. Aber gut. Genau. Also ich habe mir, was ich gesehen habe an Pillar of Eternity, Optik, das sah richtig geil aus. Ja, ja, also ist auch Schmuck. Ne? Also das lässt, ja, sich schon gut angucken. Also Animation und so, alles toll. Die Fachpresse überschlägt sich ja mit Platin Awards und 90er Wertungen und ja. Ein Spiel wie in den 90ern. Richtig. Gibt es denn auch wieder die eigenständige Gruppe, die dann immer sagt, ja. Ja, die gibt's auch. Die gibt's das hat auch immer Spaß gemacht. Es gibt allerdings nur eine relativ begrenzte Anzahl an mitnehmbaren Charakteren. Na gut, also solange die gut dafür ausgearbeitet sind, ist man ja dankbar dafür. Ja, kann ich noch nicht so genau sagen. Ja. Muss ja auch erst entwickeln. Ja, es muss sich erst entwickeln, aber es gibt noch ein ganz gravierendes Problem. Ja. Das ist nämlich, ich nehme es gleich mal vorweg, die völlig katastrophale deutsche Übersetzung. Also du kannst ja auswählen, ja, ob du das Spiel halt auf Englisch spielen möchtest oder halt auf Deutsch. Ich habe es natürlich auch auf in Deutscher. Man kann das jetzt nicht mehr rückgängig machen. Es gibt. Ja, doch, mal ganz okay. Also, du kannst ja auswählen im Optionsmenü. Okay. Aber dadurch, dass da viel mit Akzenten gesprochen wird, man kann es ja auch den Links einblenden, die Untertitel. Aber es wird halt viel mit Akzenten. Also, das ist schon für mich auch sehr schwer zu. Das war doch schon damals für Baldur's Gate das Problem. Dass nein. Weil das Gate war, also der erste Teil war ja mit Akzent, aber es waren deutsche Akzente. Das war das Allerschlimmste. Ja, wie, was gibt es denn jetzt für Akzente? Die englische Akzente. Also du hast ja texanische. Ich dachte, du hast die deutsche Version. Ja, die ist aber nur der Textdeutsch. Die Sprachausgabe, die halt dann im Spiel ist, die ist Englisch. Ja gut, aber die Texte auf Deutsch sind dann auch nicht fehlerfrei, willst du sagen, oder? Das wollte ich dann sagen. Ja, genau. Also die Übersetzung als solche, die ist also ja, nicht die Sprachübersetzung, sondern die Textübersetzung. Jetzt habe ich es gerallert. Die ist richtig katastrophal ausgefallen. Obwohl die Spielezeitungen alle sagen, hey, total super übersetzt. Nee, ist es definitiv nicht. Weil die Sätze oftmals phonetisch übersetzt wurden. Also die Satzgebilde sind ja im Englischen ja anders, als wenn du sie ins Deutsche übersetzt, aber die wurden halt genauso übersetzt. Ja, also. Und oftmals ergibt es schon Sinn, aber es klingt einfach furchtbar. Ja, ich verstehe so Marke Bubblefish oder Google Translator mäßig. Ja, nee, also so schlimm dann doch nicht. Aber du musst oftmals 3-4 Mal lesen, um zu erfassen, was die jetzt eigentlich wollen, weil einfach die Sätze wurden zwar inhaltlich übersetzt, aber in der gleichen Satzstellung wie im Englischen. Ich kenne die Problematik noch besser beim Übersetzen. Und was meinst du, wie viel Spaß das macht, wenn ein Übersetzer das genauso macht, das auf 15 Seiten oder noch mehr Seiten überall zu ändern? Dass das nicht mehr so klingt, dann kriegst du auch eine Nervenkrise. Ja, also hast du mehr zu tun, als wenn du selber übersetzt. Ja, ja, also ich weiß nicht, was da für ein Entwickler oder für ein Übersetzungsstudio engagiert wurde, aber das ist so komplizierte Schachtelsätze dann auf einmal, da musst du dich echt kaputt lesen. Das nimmt sehr, sehr viel. Deswegen habe ich jetzt auch gerade, also spiele ich jetzt das auch auf Englisch weiter, weil das fällt mir tatsächlich leichter, als das auf Deutsch zu spielen. Ja, das muss man aber schaffen, ja. Ja. Achso, und dann wegen der schweren englischen Akzente verstehst du aber teilweise nicht, was die Gruppenmitglieder denn einwerfen, oder? Ja, also manches ist, also der Großteil ist natürlich, dann wird auch als Text wiedergegeben. Ja. Dann. Weil es ist ähnlich wie bei Baldur's Gate. Manchmal werden Absätze vorgelesen oder besprochen. Also steht das manchmal nur ein Satz und du musst den Rest halt dann halt lesen. Ich meine, du hattest ja bei Baldur's Gate, wenn ich mich so recht erinnere, dass ich, wenn du irgendwo länger gestanden hast, dann irgendwie gesagt, oh, mir ist langweilig oder so. Ja, genau. Und das wurde ja, glaube ich, nicht unten angezeigt. Also diese Gruppeninteraktion wurde ja häufig nicht. Und dann haben sich zwei Figuren in die Haare gekriegt und gestritten oder sowas, gab es ja, ja auch. Das hast du natürlich dann übersetzt. Also das steht da als Text unten. Ah, das hast du schon als Text unten. Das, okay. das, aber das war manchmal, weil das geht nicht so. Oder irre ich mich gerade? Ich weiß nicht, ob das im, doch, also das im zweiten richtig. Teil war es, glaube ich, da. Okay. Das runterstand im ersten Teil nicht. Ja. Das kann sein. Aber auf jeden Fall gut, dass. Also da empfehle ich dann tatsächlich, das Spiel auf Englisch zu spielen, beziehungsweise es gibt schon einen, es gibt schon Fans, die sich an die deutsche Übersetzung gemacht haben, um die zu korrigieren. Da gibt es auch schon Patches, die man runterladen kann, inoffizielle Patches, die kann man dann drüber bügeln und gibt das schon wieder halbwegs Sinn. Aber summa summarum atmet das Spiel schon wirklich Atmosphäre. Ja. Das muss man halt sagen. Man merkt halt, dass vielleicht das Budget nicht ganz so groß war. Hast du es denn eigentlich gekickstartet oder hast du es gekauft dann später? Ich habe es gekauft. Okay. Regulär. Ich habe es jetzt nicht gekickstartet, nee. Bei Steam oder so einer neu modernen Plattform oder gibt es sowas noch auf einer DVD oder so? Ja, du kannst es sogar auch. Das ist ja die schöne Nachricht. Für mich eine schlechte Nachricht, aber es war eine schöne Nachricht wiederum. Ich wollte es mir eigentlich als physikalischen Datenträger holen. Ja. War nur komplett ausverkauft. Du hast es hier in Deutschland nicht mehr bekommen. Ja. Über einen langen Zeitraum hinweg. Deswegen Steam wahrscheinlich. Deswegen habe ich es über Steam, genau. Wobei, es gibt auch die Macher von The Witcher, also von dem Computerspiel, ja. CD Projekt, die haben ja eine eigene Internetplattform, GOG, Good Old Games, und die sind halt alle kopierschutzfrei. Ja. Und mittlerweile hat sich ja diese Plattform da auch ziemlich etabliert. Man kann diese Spiele auch kopierschutzfrei darüber beziehen. Ist halt dann halt aber auch online. Was heißt diese Spiele? Also Pillars of Eternity. Genau. Also aber Steam, schon gegen Geld. Schon gegen Geld. Ja, das heißt also, Steam ist ja, wenn du es über Steam kaufst, ist es ja an Steam gebunden. Ja. Da musst du, ja gut. So, das heißt, du brauchst den Nutzer-Account. Wie gesagt, Dragon Age ist das einzige Computerspiel, was ich die letzten 10 Jahre gespielt habe. Insofern. Okay. Gut. Ich nehme an, der Hörer hat da aber höchstwahrscheinlich mehr Ahnung. Oder ist, wenn er spielen möchte, bereitwillig da sich zu holen. Also Steam ist halt sehr, sehr bequem, aber im Prinzip eine riesige Kopierschutzplattform. Weil wenn du das über Steam ja kaufst, dann, also wenn Steam mal nicht mehr sein sollte, dann hast du halt recht. Okay. Dann ist halt alles futsch. Ne? Ich drück das jetzt mal so aus, dass es jeder versteht. Das ist so wie bei D&D bei RPG Now. Das war plötzlich auch immer weg. Richtig. Jetzt ist es wieder da. So ist es. Das heißt, du musst auch dazu online sein, um es spielen zu können. Das hast du ja auch wie die Pest. Ja, nein, eigentlich nicht. Also es gibt doch, du kannst auch offline spielen. Das geht halt auch, das schon. Aber falls dir vielleicht der ganze Anbieter mal krachen geht, dann hast du halt Pech. Ja, okay. Ne? So, das hast du halt dann bei GOG nicht. Da kaufst du halt das Spiel, lädst es dir halt runter und du hast es halt. Du kannst es auch, wenn die mal gar nicht mehr sind, dann kannst du es halt immer noch spielen. Ja. Nur halt in digitaler Form, hast du halt keinen Datenträger. Also es gibt diese drei Möglichkeiten. Distributionsarten. Jawohl. So. Genau. Also magst du mal irgendwie so einen Preis in den Raum werfen? Es gibt heutzutage ein Computerspiel, ich habe keine Ahnung, würde denken, 40 Euro. Es gibt drei verschiedene Varianten von dem Spiel. Es gibt einmal die sogenannte Hero Edition, das ist halt die Standard. Jetzt weiß ich, wo Ulysses dieses 3-Ding-Modell her hat. Das kommt wahrscheinlich auch tatsächlich von Computerspielen. Michael ist ja begeisterter Computerspieler hier, Scorp. Ja. Du hast jetzt ja DSA und Earthstone kommt jetzt in der Schwarz-Weiß und wenig Layout-Version oder wenig Illustration-Version mit irgendwie für 20 Euro. Die Normalversion für 40 und die Deluxe für 70. Das klingt. Ja, das klang jetzt gerade so wie. Also bei den Spielen hast du das sehr häufig. Ja. Dass du halt dann noch spezielle Versionen halt dann hast, ne? Die halt dann mehr bieten fürs Geld. Ja. Je nachdem, wie du halt nur die Qualität der Zusatzmaterialien da ist. Jedenfalls bei Pillars of Eternity gibt es halt 3 Versionen. Die Hero Edition, das ist halt die Standard-Version. Da gibt es im Prinzip nur das Spiel und ein Handbuch in digitaler Form, fertig. Ja. Dann gibt es noch die Champions Edition. Also das Spiel kostet 40 Euro. Ja, okay. Ah, ja. Das heißt, ich könnte mich doch als PC-Preisprofi bewerben irgendwo. Ja, ganz gerne machen. So, dann gibt es die sogenannte Champions Edition, die habe ich mir gegönnt. Die lag bei 60 Euro. Dabei liegt noch ein digitaler Almanach dabei. Und ein digitales T-Shirt. Ja, wobei, komme ich auch noch dazu, der Kaufversion, da sind einige Sachen schon so dabei. Ja gut, das ist klar, aber das bei der Digitalversion halt. Digital T-Shirt ja, zum selber bedrucken, das wäre natürlich auch noch ein Klassiker gewesen. Ja. Das ist super gewesen. Also gibt es halt einen Almanach. Es gibt den Soundtrack noch dazu. Das heißt jetzt einfach noch so ein Stichwortverzeichnis für die Welt? Nee, ja, genau. Es gibt halt noch so eine Hintergrundgeschichte. Ja, das finde ich bei Computerspielen tatsächlich auch super cool, was weiß ich, für Mass Effect, dieses Sonderheft da mit den ganzen Bildern und so ja, durchzublättern. Der Nachteil an der ganzen Geschichte ist allerdings, es gibt diese ganzen Zusatzmaterialien nur auf Englisch. Ja. Und sie sind auch in der PDF-Version, also finde ich zumindest, relativ schlecht zu lesen. Okay. Weil die auch so künstlich alt getrimmt wurden da und also ich bin noch nicht ganz durchgearbeitet. Problem ist ja halt auch, Pillars of Eternity spielt dann in einer eigenen Rollenspielwelt, in einer eigenen Welt. Und die gehen ziemlich inflationär mit diesen Begriffen auch da um. Dass du erstmal gucken musst, okay, worum geht es jetzt eigentlich? Ne? Ist das jetzt ein Land, ist das jetzt eine Figur? Ja, gut, das ist ja bei Baldur's Gate, da hast du natürlich so, was weiß ich, Schwertküste und so, hast du wahrscheinlich schon tausendmal gehört. Ja, vorher. Eben, da ist natürlich dann der Identifikationsfaktor deutlich höher. Da musst du schon halt ein bisschen einarbeiten. Also das Spiel nimmt dich da jetzt nicht an die Hand und erklärt dir erstmal in einem ellenlangen Intro, wie ist da jetzt die Welt aufgebaut, was da jetzt passiert. Gleich noch ganz viele Fragen. Aber jetzt verrat mal, was ist denn die dritte Preisstufe? Ja. Was kriege ich da? Das ist die Royal. Ich habe doch jetzt schon alles. Die Royal Edition. Und in der Royal Edition, da ist jetzt noch ein Comic, so ein digitaler Comic ist mit dabei. Irgendwas war noch mit dabei, irgendwas total super Tolles. Also weitere Bonus-Inhalte. Ja, aber auch jetzt nicht mehr so dann viel. Also die Champions Edition ist schon so. Die Spieleinhalte sind quasi alle gleich, aber so, oder gibt es irgendwo digitalen Content, dass ich irgendwo den Cyber Rogue spielen kann? Das ist halt, finde ich wiederum, Gott sei Dank, dass es nicht so ist. Gott sei Dank, ja, würde ich auch so sehen. Wie bei Dragon Age zum Beispiel, da konntest du ja auch als Vorbesteller Schwert plus 6 gekriegt oder was weiß ich. Gibt es hier Gott sei Dank nicht. Also da ist wirklich nur, der Bonusinhalt bezieht sich nur auf das, was ich beide. Das ist mir übrigens passiert. Da habe ich irgendeinen Händler getroffen, der wollte irgendwas von mir. Und ich wusste überhaupt nicht, worauf der hinaus wollte, bis ich irgendwann kapiert habe, dass hätte ich jetzt den Bonusinhalt runtergeladen, hätte ich den da an dieser Stelle anspielen können. Ja, aber bei Dragon Age, bei den Zwergen. Genau. Im Lager einfach mehr. Ich habe auch gedacht, was für ein Scheiß. Ja, genau. Und das gab es dann halt, damit bin ich auch nicht wirklich glücklich. Ja, das ist, darauf verzichtet Pillars of Eternity, Gott sei Dank. Es gibt also keine Ingame-Gegenstände, die dann deinen Charakter pimpen. Gott sei Dank. Ja. Ja, oder so Zusatzquesten oder so. Ne? Das ist ja, warum nicht gleich alles in eins reinpacken? Ja. Wenn die später entstehen, okay, dann kannst du eine Zusatz-CD dafür geben, klar, von mir aus, aber wenn man das so absichtlich schon so aufbaut, ist das nervig. Ja gut, das ist aber momentan so der Weg der Branche. Ne? Da geht das halt hin. Das ist ganz furchtbar. Deswegen finde ich es auch umso besser, dass es da noch Entwickler gibt, die auch wirklich ganz erfolgreich sowas kickstarten können. Finde ich halt auch sehr, sehr, sehr, sehr schön. Ne? So, nochmal kurz zum Spiel. Achso, die Royal Edition liegt dann wiederum bei 80, 85 Euro. Okay. Mhm. Ja. Ich würde jetzt gerne über das Spielsystem erfahren. Ist das denn auch ähnlich D&D oder haben sie es irgendwo dran angelehnt? Oder? Ja. Also es ist von den, es ist schon ähnlich an, es ist an D&D angelehnt. Wer den Charakter erstellt zu Beginn, der wird feststellen, die Attribute gehen von oder gehen bis 18. Da fühlt man sich schon mal heimisch. Ja. Aber im Prinzip ist das System relativ einfach gehalten. Also quasi du hast als Charakter im Prinzip im Rollenspiel auch, wenn du eine Rüstung anhast, ein Schild dabei hast, das erhöht alles halt dann deinen Rüstungswert. Und wenn der Charakter Stärke 18 hat, dann kriegt er so und so viel Bonus noch auf den Schaden drauf. Und wenn das alles in Summe höher ist als der Verteidigungswert, macht er halt Schaden. Ja. Also blöd gefragt. Zum Beispiel hatte ich jetzt neulich was auf D20 basierend ist gespielt. Als E-Book sozusagen da gemerkt, gerade beim ersten Charakter, dass man sich da unheimlich nicht verskillen kann, sondern unheimlich vertun kann, weil wenn ich die falsche Waffe kämpfe, habe ich plötzlich -4 Malus, wenn ich zu viel trage, kriege ich Malus und so weiter. Und das summiert sich so schnell, dass ich so richtig schlecht bin, wenn ich dann aber gleichzeitig das System nicht nachvollziehen kann, wonach das vorgeht, dann aber das hast du da nicht, oder? Ja, jein. Okay. Jein. Also du hast, wenn dein Charakter aufsteigt, dann kann dein Charakter im Prinzip, du kannst wählen, worin du aufsteigen willst, ja. Ja. Aber es gibt halt, jede Charakterklasse hat halt eigene Talente, ja, die du halt steigern kannst. Also ein Paladin zum Beispiel, der ist halt von vornherein in seinen Talenten festgelegt auf defensive ja, Kampfausrichtung halt. Ne? Aber du kannst als Magier auch eine Kettenrüstung tragen. Okay. Du kriegst halt dann nur so und so viel Mali auf deine Zauber. Aber das steht da auch. Das steht halt dann okay, da auch. Ja, also dein lässt sich halt schon nachvollziehen. Aber du kannst dich theoretisch auch verskillen, weil du bist halt so frei. Okay, ja gut, okay. Das ist, ja. Ja, bei Dragon Age fühle ich mich immer sehr mitgenommen. Da steht dann ganz klar, du brauchst starke Stärke 13. Der Rüstungsschutz von diesem Teil, was du trägst, beträgt 5,7%. Ja. Oder da habe ich eins gefunden, was 5,75% hatte. Oh, geil! Ja, stimmt, genau. Ja, das hast du halt dann da auch, ne, so ja, in etwa. Also Stärke 12 bringt halt so und so viel Prozent auf deinen Schaden dann, und genau, Stärke 13 so und so viel. Das hast du halt auch. Aber du kannst, wie gesagt, du kannst bis in den Klassen sehr, sehr variabel. Du kannst also ohne weiteres einen Kampfmagier machen. Ja. Auch wieder. Du kannst einen Kleriker machen, der komplett defensiv ist, also der mit Kampffertigkeiten so gar nicht viel zu tun hat. Ist halt sehr, sehr, sehr, sehr vielfältig, aber du kannst halt auch einen völlig durchschnittlichen Charakter halt machen, der halt alles kann, aber nichts richtig. Ja, hast du das so gemacht, oder? Ja, das habe ich gemacht, weil das ist ja so meine Schiene. Ja, ich habe tatsächlich halt einen Zauberer, ich habe einen Kampfmagier, also meine, aber ich habe einen Kampfmagier gemacht, der da rumwirkt. Kurz zur Geschichte, das finde ich wiederum sehr, sehr schön gemacht. Es geht im Prinzip ja darum, dass dein Charakter plötzlich anfängt, sich in andere Seelen hineinzuversetzen. Also Seelen sind da so ein ganz großes Kernelement. Ja. Seelenenergie. Darauf basiert ein Teil der Magie. Ja. Auch. Essenzen. Und der Teil, in dem das Spiel spielt, also es soll ja noch fortgesetzt werden, alles mit anderen Gebieten, und aber da, worum es gerade geht, das ist halt so ein Gebiet, da wurde ein Gott niedergeknüppelt. Ja, spannend. Angeblich, weil er ist halt nicht mehr aufgetaucht. Seitdem, also angeblich ist er in so einen Bauern halt gefahren, und der Bauer hat dann halt einen Aufstand angezettelt, der konnte aber niedergeschlagen werden, und der Gott wurde dann, oder der Bauer vielmehr, wurde dann mit einer Art Atombombe in die Luft gesprengt. Also einer ziemlich großen Granate. Und seitdem ist von dem Gott auch, also man spürt, also die Priester spüren seine Essenz nicht mehr. Also spüren noch einzelne Atome von ihm. Ja. Wenn tief einatmest, dann hast du vielleicht noch Glück. Jetzt ist er wirklich überall. Ja, aber und seit diesem Vorfall werden Kinder ohne Seele geboren. Okay. Sprich, die werden geboren und atmen nur und machen halt nichts. Also quasi auch ohne Intelligenz so. Ja, also ohne eigenen Willen. Ne? Also die sind einfach ja, nur, sitzen einfach nur da und völlig apathisch. Also man kann sie schon anleiten zu essen und so. Ja, also die primitiven Instinkte, die sind halt da, aber es gibt halt nichts Eigenhändiges, nichts ja, Eigenständiges bei denen. Naja, und dann haben einige Magier gedacht, na gut, bevor da gar nichts drin ist, dann implantieren wir dir nochmal Seelen von Tieren. Und das hat erst auch einigermaßen gut funktioniert. Also die Kinder haben dann zumindest gehört, bis aber halt dann der animalische Aspekt halt dann durchgedrungen ist und sie einfach mal ihre Eltern zerfetzt haben. Und, ich wollte gerade, das ist irgendwie eine scheiß Idee. Interessant. Ja, naja, also darum geht es halt. Also ja, diesen Seelenaspekt. So, und deinen Charakter, den du halt dann da spielst, der fängt dann plötzlich nach einem bestimmten Ereignis, fängt er dann an also er kann sich in andere reinversetzen, er kann halt die Seelen auslesen. Was daran liegt, das kann ich auch verraten, das ist ja dann auch kein Geheimnis, der Charakter ist ein sogenannter Erweckter. Sprich, so ein bisschen buddhistisch angehaucht, wenn du halt stirbst, wird deine Seele irgendwann anders, ja, irgendwo anders wieder rein übertragen. So, und als Erweckter ist es halt so, dass normalerweise, wenn du wiedergeboren wirst, dann ist die alte Seele, du hast keine Erinnerung an dein Vorleben mehr. Ja. So. sei denn, so ein Déjà-vu, das sagt man ja, das ist mal so ein kleiner Flashback aus dem Vorleben. Ja. Das hat man da ab und zu mal auch dann. Aber in dem Fall ist es halt so, dass in dem Charakter, den man spielt, plötzlich mehrere Seelen wohnen und man, der Charakter hat Zugriff auf die kompletten Erinnerungen. So langsam aber sicher. Okay. So, und darum dreht sich das alles halt an. Macht von der Spielmechanik her sehr viel Spaß. Also wie gesagt, man kann sich da Gruppen halt dann zusammenstellen und das funktioniert auch im Prinzip wie Baldur's Gate. Also wer das schon ein, zwei, dreimal gespielt hat, der fühlt sich auch dann sofort heimisch. Sprich, man drückt auf die Space-Taste und sofort ist alles eingefroren. Du kannst dann schön bequem deine taktischen Befehle geben. Ah, trinken Tee nebenbei. Trinken Tee dabei. Das kannst du alles dann ganz bequem machen. In der aktuellen Fassung, also gerade heute ist ja ein neuer Patch erschienen. Es ist noch ein bisschen buggy auch, also gerade in der Wegfindung und in der KI. Nicht nur das Gelbe vom Ei. Aber wer sich mal nach so einem Spiel wieder gesehnt hat, wird damit durchaus zufrieden sein. Wobei ich mich jetzt dem Kanon der Spielemagazine nicht ganz anschließen kann. So der ein oder andere, also mal abgesehen von der Übersetzung, so der ein oder andere Schnitzer so in der Mechanik. In der Mechanik, ja genau, ist mir halt auch schon aufgefallen. Manches passt dann einfach nicht so. Aber egal was du spielst, irgendwann ist es immer so, dass irgendwer oder irgendwas auf das, was du halt spielst, reagiert. Ja. Auf deine Rasse, auf deine Klasse, auf deine Fähigkeiten. Also je intelligenter du beispielsweise bist, desto einfacher fällt es dir halt, dann bestimmte Mechaniken zu durchschauen. Also wenn dich jetzt irgendeiner bescheißen will, dann fällt dir das halt dann auf. Wenn du halt extrem stark bist, dann kannst du den, hast du halt noch Bonus auf Einschüchtern. Dann kannst du halt darauf, kannst du halt sagen, bei der Auswahl, was du halt dann sagst im Dialog, ich hau auf die Schnauze. Ist deine Wahrnehmung besonders hoch, dann stellst du halt irgendwie fest, aha, da sind ja noch welche im Schatten, die eben hier auflauern, die halt so, das, was das sonst nicht auffallen würde. Das ist halt ganz gut, richtig gut gemacht, aber wie gesagt, manchmal hat man das Gefühl, okay, passt vielleicht jetzt gerade so in dem Zusammenhang nicht. Ja, aber Fazit ist, ich habe jetzt 25 Stunden jetzt damit verbracht. Spiele jetzt seit auch so 5 Stunden jetzt auf Englisch. Ja. Den ganzen Spaß, weil man es nicht mehr aushält. bin aber echt extrem gespannt, wie es weitergeht. Also summa summarum gefällt mir Baldur's Gate 2 in dem Fall als Referenztitel immer noch deutlich besser. Ja. Aber dann, wenn du schon dreimal durchgespielt hast, wahrscheinlich. Das reicht nicht. Aber einfach so von allem, von den Dialogen her, okay. Das passt, das ist einfach, wirkt einfach noch ein bisschen runder. Aber gut, das ist jetzt halt der erste Titel dahingehend, also von daher sollte man da jetzt vielleicht nicht ganz so hart ins Gericht gehen. Ich spiele es definitiv weiter und bin auch sehr, sehr gespannt auf den zweiten Teil und natürlich auf das Konkurrenzprodukt Tides of Numenera, das ja auf dem neuen Rollenspiel von Monte Cook basiert. Monte Cook. Nein, es ist Monte Cook für mich. Das ist richtig, aber alle Astropia sehr wissen, dass das Monte Cook ist. Ja, das wird's ja World of Darkness. Ah, sehr schön. Ja, da habe ich auch, ich habe mir Numenera gekauft als Thunderstone-Variante. Oh. Also als Brett-Kartenspiel-Variante. Genau, hatte ich jetzt neulich ich hatte es schon mal als Angebot gesehen für recht günstig. Und jetzt habe ich es wieder gesehen und dachte, oh, jetzt kaufe ich es auch mal. Ja. Mal sehen, wie das ist. Thunderstone ist eigentlich ein cooles Spielprinzip. Mal gucken, was da so von Numenera drinsteckt. Das deutsche Kickstarter, wie ich schon sagte, habe ich bisher alle mitgemacht, außer das aktuelle von Vampa. Von daher, das ist auch eingetütet. Freue mich auch schon auf ein Probespiel bald. Jawohl. Ja, ja. Das ist auch seit langem mal wieder ein Setting, wo genau, Tides of Numenera, jetzt fällt mir das ein, das ist ja quasi der Nachfolger von dem Planescape-Ding. Ja, wobei man hat mittlerweile das Gefühl, das ist eine Sippe, die das da alles macht, weil auch da stecken Macher von Baldur's Gate drin, streckenweise sogar dieselben, wie bei Pillars of Eternity. Ja. Also bedient ja auch das gleiche Klientel, also auch wieder ISO-Perspektive und diese klassischen taktischen Varianten. Ja, ja, okay. Halt. Ja, und Tides of Numenera, richtig der Nachfolger im Geiste von Planescape Torment. Call by the Girl, wie ist das Ding? Ja, Und Planescape Torment ist ja im Gegensatz zu Baldur's Gate. Baldur's Gate war jetzt ja so die Mischung aus Textlastigkeit und Kampf. Während Planescape Torment mehrere Romane Text beinhaltet hat, damals. Ja. Ich weiß gar nicht, ich habe das ja schon ewig nicht mehr gespielt, ob ich jetzt heutzutage noch die Aufmerksamkeitsspanne habe. Das ist immer so ein bisschen frustrierend, weil wenn du dann gekämpft hast, verloren hast, bist du ja da genau wieder aufgewacht. Glaube ich. War doch so, oder? Oder erinnere mich gerade falsch? Nee, du wurdest dann immer in das, also in den Anfangsleveln zumindest war es immer so, dass du dann wieder in diesem in deinem toten Raum da. Ja, genau, das meine ich, ja. Ja. So, Genau, ja, das will dann Tides of Numenera auch bieten. Ne? Also extrem viel stimmigen Text. Ja. Viel, viel, viel zu lesen. Ja. Ja. Ich sag mal, Numenera ist auf jeden Fall eine Hintergrundwelt, die das bestimmt auch leisten kann, die auch die nötigen Details hat, um da weiter spannend zu bleiben, um ganz viel spannende Details einfach aus auch erzählen zu können. Ja. Das ist ja mal spannend. Könnte ich mir gut vorstellen. Ein bisschen anders. Da bin ich echt auch ganz extrem gespannt drauf. So ein Setting, was mich wirklich sehr so interessiert. Nee, ich glaube, ich würde es, also ich habe mich jetzt noch nicht so super damit beschäftigt, ich würde es aber, glaube ich, weiterhin als Fantasy sehen. Halt eine, wir hatten das gesagt, da gibt es auch so eine Ikone, die erstmal sagt, dass halt, wenn man halt Technik hat, mit ausreichender Entfernung zu dieser Technik hält man das immer für Magie. Genau. Also es sind untergegangene Zivilisationen, die kamen hoch, sind untergegangen, dann kam die nächste und hat das entdeckt. Ja, schon. Ja, also ist schon Fantasy-Ambiente, sagen wir es mal so. Ja. Wohl das natürlich halt diese SF, Hard SF oder nicht Hard SF, aber SF-Elemente da drin hat halt von untergangenen Zivilisationen. Genau. Also was aber in früherer Fantasy ja auch oft sehr typisch ist. Also ich fange mal nicht mit dem DSA-UFO an, aber das gab es halt nicht nur an einer Stelle. Nehmen wir jetzt AD&D mal mit oder die Forgotten Realms mit Nesseriel beispielsweise, die in den Luftschiffen da drüber durch die Gegend oder Luftstädten durch die Gegend. Ja, das ist aber ja Fantasy-Städte gewesen. Das ist weil das waren ja nun die. Das Volk, das war ja plötzlich dann nicht mehr da und. Ja, gut. Aber du hattest ja zum Beispiel bei, was habe ich denn da im Kopf hier? Wie hieß der denn? Maddox heißt der doch. Der hat ja die SPQR-Romane gemacht, auch eine große Fantasy-Trilogie. Oder ein 6Z, weiß ich gar nicht mehr, was im Original ist. Das hatte ich mir auch mal gelesen. Genau, sein erster Roman war einer der vergessene reiche Kriminalromane, von dem war ich total begeistert, wollte mehr von dem Otto lesen. Ja, jedenfalls bin ich dann auch für diese Fantasy-Trilogie und der hatte auch mal so kleine Bruchstücke von Zivilisationen, von früheren Zivilisationen, wo du halt genau gemerkt hast, okay, das muss mal Hochhaus gewesen sein oder so. Ja. Und das kann sehr spannend sein. Und das gab es halt früher durchaus häufiger, dass da halt sowas drin war, dass man gemerkt hat, okay, das spielt jetzt nicht in der Vergangenheit und die Fantasy-Welt ist sozusagen in der Zukunft der Erde angesiedelt. Oh, da muss ich das kurz auch noch erwähnen. Es gab mal auf dem Amiga ein total cooles Adventure, war das. Erben der Erde hieß das. Und da ist auch die Menschheit plötzlich verschwunden. Ja. Und die Tiere haben halt irgendwann die Herrschaft wieder übernommen. Ja. Und also man spielt selber einen Fuchs. Noch ging es nach N24. nee, also es ist schon so Fantasy-lastig. Dann halt, ja. Also die Menschheit ist verschwunden, hat dann alles hinterlassen, Hochhäuser, Autos, wie auch immer, aber halt total natürlich alles, also bis sich die Evolution so weit evolutioniert, dass Tiere reden können, da geht ja ein bisschen ins Land. Ja. Und genauso ist das halt dann da. Ne? Okay. Und die Tiere, also einige Tiere versuchen halt dann da alles Mögliche aus der Technik halt rauszuziehen, das also zu erforschen. Und dann geht es auch so ein bisschen in dem Spiel aus. Ja, sehr cool. Das war jetzt aber mehr textlastig oder viel Bild? Das war richtiges Adventure wie Monkey Island quasi. Okay. Ne? So, das klar. Stil. Ja, cool. Okay, gut. Ich würde sagen, das waren für heute genug Nebenthemen. Genug mit dem Kessel Buntes. Könnten fast noch einen zweiten Kessel Buntes füllen. Oh ja. Aber ich denke mal, für heute reicht's. Ich würde sagen, wir hören uns demnächst wieder. So ist es. Dann bestimmt auch mit Nachrichten vom Gradesding Rollenspieltag. Gedöns. Gedöns. Tschüss. Ciao, ciao. Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums nicht-elektronische Spielen.